7654321. You'll never have the sacred stone. Oh, this you crazy mother. Hier ist MMA Radio. Mein Name ist Ricky und mit mir in der Leitung ist der Jojo. Hallo Jojo. Ja, Ricky, einen wunderschönen guten Abend dir und euch, die ihr uns zuhört. Ich freue mich, wieder hier sein zu dürfen. Ja, ich freue mich auch. Du warst ja jetzt lange Zeit unterwegs in den USA, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe. Ja, genau, an der Westküste. Ach, du warst nur an der Westküste oder bist du da so, weiß ich nicht, mit dem Segelschiff die Küste entlang gesegelt? Nein, ich bin mit dem Auto die Küste entlang gesegelt, hätte ich fast gesagt. Nee, ich bin Küste tatsächlich, also von Seattle oben bis unter in den Süden nach San Diego gefahren mit dem Auto. Unter anderem auch über den Highway 1, das ist ein sehr schönes Stück. Und ja, es war sehr erholsam und schön und ich habe sogar auch ein bisschen UFC geguckt. Ach, das ist ja interessant. Also du hast dann praktisch über Fight Pass oder in irgendwelchen Bars das Ganze verfolgt? Also ich habe mich generell von dieser ganzen MMA-Geschichte, habe ich mich mal ferngehalten für 3 Wochen und das tut, muss ich sagen, echt gut. Und habe Hamburg, war ja sowieso eine Fight Pass Show, glaube ich, über Fight Pass nur so bruchstückhaft gesehen, als ich dann, also meistens mache ich so bei so minder guten Karten, spoilere ich mich vorher und gucke dann, ob ich dann selektiv irgendwas davon sehen kann. Hab das dann so ein bisschen gemacht und für UFC 203 war es, ja, ne? Miocic gegen Overeem. Das habe ich im Hooters geguckt in San Diego. Da ist es dann ja so, muss man dann irgendwie Eintritt zahlen bei denen oder läuft es dann for free, die komplette Card? Also die Pay-Per-Views? Ich war besonders clever. Ich habe Hooters San Diego irgendwie geschickt, ob man irgendwie einen Tisch reservieren sollte oder wie auch immer. Dann habe ich als Antwort bekommen, man müsste irgendwie $10 Reservierungsgebühr zahlen, die man dann aber auch halt auf die Rechnung anrechnen kann. Habe aber clevererweise den falschen Hooters in San Diego geschrieben, weil es gibt 2. Und das, wo was bei uns in der Nähe dann war vom Hotel, sind wir dann einfach hingegangen. Die haben halt gesagt, first come, first serve. Dann stand direkt vor mir irgendjemand in so einem Team Velasquez Tough Muskelshirt. Da habe ich gedacht, ja super, hier bist du richtig. Ja. Und das war ganz interessant eigentlich, weil du denkst dir halt, okay, du bist hier jetzt 2-3 Stunden, du kannst ja nicht den ganzen Abend irgendwas essen. Also ich meine, saufen und was auch immer, kannst du schon, aber... Ja, wird teuer. Ja. Und irgendwann platzt man halt, aber oder ist mega besoffen, aber nee, das ist eigentlich ganz interessant. Die lassen, die, also du wirst von denen irgendwie total belästigt innerhalb einer ganz kurzen Zeit und dann aber total in Ruhe gelassen. Das heißt, du musst nichts bestellen, du musst nichts essen. Ich weiß jetzt nicht, ob das halt generell so ist oder ob das halt nur in diesem Hooters so war. Aber man wird halt in Ruhe gelassen, du kannst alles gucken, wenn du irgendwas brauchst, kannst du es bringen lassen, logischerweise. Aber du wirst wirklich nicht dazu gezwungen, irgendwie aufzustehen, wir brauchen den Tisch oder was weiß ich. Also das ist eigentlich eine Erfahrung. Es ist auch ganz lustig eigentlich, wenn es hier im Punk halt irgendwie gerade im Renaked Choke von Mickey Gall ist und alle brüllen Choke him out oder sowas und dann ein absoluter Jubel losbricht, wenn er dann tappt. Das ist ganz lustig. Ich bin allerdings jemand, das geht mir jetzt nicht nur bei der UFC so, sondern auch generell bei Fußball auch. Ich bin kein Freund von Public Viewing oder was auch immer, sondern ich gucke das eigentlich lieber ganz alleine und krieg dann einfach mehr mit, als dass ich von irgendwelchen Leuten dann abgelenkt werde. Das geht mir genauso, wobei ich natürlich auch mal Lust hätte, so ein UFC Pay-Per-View mit Ambiente zu sehen. Also das. Ja, das ist auf jeden Fall eine Erfahrung wert. Vor allen Dingen ist es ja auch zu der zivilen Zeit. Ich meine, das geht um 7 Uhr los an der Westküste, ne? Ja, okay. Ist um 9:30 fertig. Also besser geht's eigentlich gar nicht, ne? Und davon das ist halt schon das Nonplusultra dann eigentlich. Ja, davon träumen wir hier so ein bisschen. Dass es überhaupt läuft, meinst du? Ja, da stichst du direkt in mein Wespennest. Oh, ja, damit muss ich erst mal anfangen. Okay, eigentlich wollte ich noch fragen, bei welchem Spiel du gestern warst, aber das mach ich jetzt trotzdem. Also, bei welchem Fußballspiel warst du gestern eigentlich? Du hast nämlich geschrieben, Mittwoch kann ich nicht, da bin ich im Stadion. Ja, ich komme ja aus Leverkusen und dann geht man da halt auch ins Stadion. Okay. Und es war ganz lustig, 3 Mexikaner vor mir zu sehen in so, wie heißen die, Ghost Suits, in diesen Ganzkörperanzügen. Echt? Mit Lucha-Masken, ja. Ich kann dir da gleich mal ein Foto schicken. Das ist cool. Das war ganz lustig. Das Spiel war weniger gut, aber ja. Ja, die, bis VfB deine Fan. Mannschaft, ja, naja. Also leiden als Fan, das kann ich gut. Ja, mein Chef ist auch, kommt auch aus Stuttgart. Also echt? Okay. Da muss man sich einiges anhören. Dann. Ja, das wird aber jetzt besser. Jetzt haben wir den Hannes Wolf, der ist angeblich Bombe. Und ja, genau. Und ich habe schon gesagt, er hat jetzt 3 Monate Zeit, um die Champions League zu gewinnen, denn so läuft das hier beim VfB. Entweder du wirst direkt, weiß ich nicht, wirklich Meister mit deiner Mannschaft und verlierst kein Spiel mehr, oder du fliegst halt direkt raus, wenn es mal nicht ganz so gut am läuft. Am allerschlimmsten ist das halt, ist das bei mir hier um die Ecke in Köln. Das ist... Da ist jetzt Ruhe im Verein und das geht, glaube ich, allen richtig auf den Sack hier, weil niemand fährt mehr besoffen Auto, obwohl Marco Höger hat sich letztens auf der Autobahn irgendwen abgeschossen. Das war immer ganz, das gehört eigentlich dazu. Dann Volker Finke hat mal gesagt, es war eine Vorstandssitzung beim 1. FC Köln, und ich weiß, dass wir jetzt hier abdriften, aber das ist mir eigentlich egal. Ja. Und dann ist er nach Hause gekommen und da hat er schon im Express online gelesen, was die Inhalte der Presse, was die Inhalte der Vorstandssitzung waren. Und das ist halt in Köln immer ganz lustig. Da werden auch wahrscheinlich schon Champions League-Karten für nächstes Jahr verkauft und die haben 4000 Leute jetzt beim Rasenmähen, aber daher, ich kenne das, diese Euphorie. Als hier in Stuttgart vor einer Woche das Debakel um Jos Luhukay seinen Lauf nahm, da habe ich interessanterweise auch viel Zuspruch auf Twitter von Köln-Fans bekommen, die gesagt haben, ey, uns ging's hier genauso, wir haben genauso ein Chaos miterlebt, der Verein ist gut, die Mannschaft ist nicht schlecht, ihr müsst da jetzt einfach durch, haltet durch als Fan sozusagen, irgendwann kommt mal so ein Stöger vorbei und das Umfeld wird auch dementsprechend modelliert, so dass es besser passt. Aber es ist wirklich so als Fan, das tut einem halt jedes Mal weh, weil du dich ja emotional auf die neuen Trainer einlässt zum einen und auch natürlich auf diesen Umbruch dich freust, ja, weil klar, meistens wird ein Trainer entlassen, weil er halt eben nicht so viel Erfolg hatte und jetzt hoffst du, es kommt ein Trainer, der hat Erfolg, und ich habe in den letzten Jahren halt immer dann gemerkt, naja gut, es liegt offensichtlich doch nicht nur am Trainer, und jetzt haben wir diese eigenartige Konstellation, dass der Interimstrainer, den man ja bei euch in der Region auch sehr gut kennt, Olaf Janssen, sehr gute Arbeit geleistet hat, offensichtlich für 2 Spiele. Und jetzt hat man fast schon Angst, dass es nur in die Hose gehen kann, wenn Hannes Wolf übernimmt. Aber ja, ich sehe dem Ganzen sehr positiv entgegen. Und das liegt daran, dass die 2. Liga unheimlich schlecht ist. Also es ist wirklich Wahnsinn, wie schlecht Fußball ist. Ich dachte, das ist die stärkste 2. Liga aller Zeiten seit 10 Jahren. Dann möchte ich nicht die schwächsten 2. Liga-Spiele aller Zeiten sehen. Also es ist wirklich wahnsinnig schlecht. Es ist so unfassbar wahnsinnig schlecht. Und was mir so ein bisschen Sorge macht, ist, wie es für den VfB weitergeht, nachdem er dann unter Umständen aufgestiegen ist. Denn ich glaube, selbst mit einer guten Leistung, ja, die sie jetzt zum Beispiel gegen Braunschweig teilweise gezeigt haben, werden die Probleme haben, in der 1. Liga zu bestehen. Weil diese 2. Liga, die ist so trügerisch, die spielen so scheiße. Da ist so die wiegt einen in Sicherheit dann, ne? Ja, ne, du siehst das halt und denkst so, ja gut, eigentlich musst du nur 2-3 Mal gut verteidigen, ansonsten ist das so ein Dahingeplätscher. So, weil die können es halt einfach nicht besser. Da verliert einer, also so viele Stockfehler, wie ich in den letzten Wochen gesehen habe, habe ich davor, glaube ich, in 20 Jahren Bundesliga miterlebt. Also ich habe das gestern im Stadion schon gesagt, wo das Spiel auch so ein bisschen Grotte war. Ich war mal beim Zweitligaspiel, ich weiß nicht, wann das war. Ich muss das mal nachgucken in irgendwelchen Fußballdatenbanken. Das war Köln gegen Hertha. Mit Marcelinho bei Hertha damals noch. Das war 0-0 und das war das schlechteste Fußballspiel, was ich, glaube ich, auch ligenübergreifend bis Kreisliga C gesehen habe. Du weißt, was das Lustige ist? Mein schlechtestes In-Stadion-Erlebnis in Sachen Fußball war auch gegen die Hertha. Stuttgart gegen Hertha vor 2 Jahren. Das ging 0-0 aus, so wie bei dir. Ging aber, jetzt halte ich fest, 98 Minuten. Weil Felix Brüch einfach gedacht hat, ich guck so gerne Fußball. Ja, und er, du wirst ihn ja kennen, er ist ja dafür bekannt, immer rote Karten zu zeigen oder gelb-rote Karten. Und in der 97. hat er dann noch einen Herr Tana vom Platz gestellt. Das war ihm wichtig, dass deine Statistik da auch eingehalten wird. Wenn es fußballerisch schon nicht läuft. Ja, dann wenigstens möchte ich mich wenigstens irgendwo noch bemerkbar machen, hat er sich gedacht. Ja, also ich bin mal gespannt, wie das in Zukunft sich entwickelt. Sowohl bei deinem Verein, weil, muss ganz ehrlich sagen, zu Beginn der Saison war das so für mich schon ein Kandidat. Ich war jetzt nicht ganz so irre wie viele Experten, die behauptet haben, Leverkusen wäre der fast schon ärgste Verfolger der Bayern. Aber ich habe schon gedacht, dass Leverkusen stärker auftritt als bislang. Ja. Müssen wir mal gucken. Das habe ich wohl auch gedacht, aber ja. Ja, man kann nichts machen, aber wenigstens kann man sich drüber aufregen. Ja, drüber aufregen, da sind wir wieder bei dem Thema, nämlich ich wollte am Sonntagmorgen das Event in Hidalgo gucken. Jetzt hat das sogar geklappt, solange ich es live geguckt habe, denn ich war schon um 6 Uhr wach oder so, 6 Uhr, also relativ früh war ich wach, bin auch sehr früh eingeschlafen, schon um 9, also deswegen war ich so früh wach und habe mir dann die letzten 3 Kämpfe angeguckt. Evan Dunham und Derek Bronson und eben dann den Main Event, Michael Johnson. Das hat alles funktioniert und nachdem das Event vorbei war, dachte ich mir, naja gut, jetzt guckst du dir die Prelims an, Early Prelims und danach halt den Beginn der Main Card und dann stand auf einmal wieder dran, ja nee, geht nicht, Content blocked in your area oder was da halt immer dran steht und ich dachte, das gibt es doch nicht und dann habe ich ja auch wieder meiner Wut freien Lauf gelassen. Auf Twitter, ich weiß, es bringt gar nichts und es ist auch völlig albern. Jeden Sonntag lustigt mich das aufs Neue. Es ist vor allen Dingen so hirnverbrannt von mir, aber ich bin wirklich, in dem Moment bin ich ganz ehrlich, tierisch wütend und aggressiv und möchte auch irgendjemanden dafür bestrafen. Aber und ich finde ja niemanden. Ich kann ja hier zu Hause nicht anfangen. lieber nicht, genau. Und ich saß dann so da und hab mir gedacht, das kann doch einfach nicht wahr sein. Ich bezahle ja gutes Geld dafür und ich bin sogar bereit, jetzt das darf man ja gar nicht laut sagen, aber ich bin wirklich bereit, sogar das Doppelte zu bezahlen für diesen scheiß Fight Pass. Aber ich möchte einfach nur, dass es funktioniert. Ich möchte einfach nicht mehr morgens immer damit rechnen müssen, dass irgendwas nicht klappt. Das geht mir so auf den Sack. Und offensichtlich war das ja jetzt wohl ein Einstellungsfehler seitens der UFC. Hat ja nichts mit Datsen zu tun gehabt, wenn ich das jetzt im Nachhinein richtig recherchieren konnte. Aber bis man das mal raus hat. Vor allem verstehe ich nicht, es hat alles immer so schön funktioniert. Ja, dann kommt dieses Geschwür ran Fighting um die Ecke und seitdem geht alles nur bergab. Also, es ist ja auch bei Datsen so gewesen, dass die erst Probleme bekommen haben mit ihrem Stream, als sie dann bekannt gegeben haben, dass sie die UFC in Zukunft für 10 Events übertragen. Dann kam ja der große Super-GAU mit Manchester City gegen Manchester United. Also, recht? Ja, ich verfolge diese ganze Geschichte da überhaupt gar nicht. Also, Ich habe in einem Podcast hier mir gewünscht, dass Datsen den ganzen Scheiß jetzt übernimmt und bin davon ausgegangen, dass aufgrund dessen, dass da halt eine größere Community am Start ist, der Druck vielleicht auf den Anbieter auch höher ist, so dass er eher gewährleisten muss, dass seine Streams gut funktionieren. Ja? Deswegen hätte ich jetzt Datsen und ist mir egal. Ich weiß, Jojo, das heißt nicht Datsen, aber wenn man sich so einen Namen aussucht, ist es mir egal. Das heißt dann Datsen. So. es ist mir auch völlig egal, wie es heißt. Ich weiß nicht mal, ob es DAZN heißt, wie ich gehört habe. Ja, so, genau das habe ich auch gehört. DAZN. DAZN. DAZN oder ist ja auch egal. Alles macht keinen Sinn, merkt man immer wieder. Und das war halt meine Hoffnung, dass ich da irgendwie ein bisschen für uns UFC-Fans hier was stabilisieren könnte. Das ist natürlich ein Druckschluss gewesen, weiß ich jetzt mittlerweile auch. Datsen funktioniert auch nicht und wie gesagt, Grand Fighting kannst du vergessen und das frustriert mich so unfassbar sehr. Also ich kann es gar nicht anders sagen. Also, man fragt sich halt, was man machen soll. Ich meine, mittlerweile habe ich jetzt mir vorgenommen, muss man sagen, weil es kann auch gut sein, dass ich das nochmal ändere. Mittlerweile habe ich mir vorgenommen, dass ich diesen Black Pass von Run Fighting gar nicht mehr nutze. Dann gucke ich halt die 5 Events in Europa nicht oder lass es 8 sein, ist mir auch egal. Und die UFC und Fox Cards gucke ich halt auch nicht, ist mir scheißegal. Da scheiße ich wirklich drauf. Und wenn das schlimmer wird hier, ich liebe diese Sportart über alles, aber es gibt so viele andere Sachen in meinem Leben, die ich machen kann. Da mache ich halt andere Sachen. Ich habe einfach keinen Bock, irgendwelche illegalen Streams mir rauszusuchen oder danach Torrents zu ziehen oder irgendwelche Sticks mir an den Fernseher zu stecken, damit ich halb illegal was aus den USA gestreamt bekomme. Nee, ist mir egal. Ich bin bereit, Geld zu bezahlen für einen funktionierenden Stream. Wenn das nicht möglich ist in Deutschland, dann muss ich mich verabschieden von der Sportart. Ja, das ist bei mir, ich sehe das ähnlich. Also ich meine, wenn ich rede jetzt nicht von irgendwelchen armen, verkümmerten Studenten, die keine Kohle haben oder was. Aber ich meine, ich bin genauso berufstätig wie du und ich kann mir das auch leisten und ich will mir das auch gerne leisten. Und ich will einfach nur wissen, wo, wie, ich wann zuverlässig UFC gucken kann und dann kann ich mich drauf einlassen. Und ich sag mal, Run Fighting gut und schön, da hat sich einiges getan, verbessert, wie auch immer. Wenn es nach mir ginge, ich bräuchte nur UFC TV oder den Fight Pass, das würde mir völlig reichen. Aber das Problem ist halt, dass viele halt noch diesen idealistischen Gedanken haben, dass die UFC in Deutschland irgendwann mal groß werden wird. Ja, das. Und das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, weil es halt eine Randsportart ist und die wird es immer bleiben. Es kann größer werden, keine Frage, aber es wird niemals Mainstream werden. Ich meine, KSW ist in Polen zum Beispiel sehr, sehr groß, aber dass man sich jetzt selbst beweihräuchert mit einem TV-Deal, der kein TV-Deal ist, und dann sagt, ja, wir haben Highlights von der UFC Hamburg-Show auf Pro7 Max und wir haben den TV-Deal und hier gucken wir alle her, das ist für mich gar nichts. Und ich will halt einfach nur Runfighting, sollen sie meinetwegen machen, wenn es funktioniert und wenn ich halt samstags schon weiß, dass ich sonntags auf jeden Fall, wo ich für was für ein Geld mir das angucken kann, was halt diese Nacht lief. Und das geht halt irgendwie nicht und aus welchen Gründen auch immer. Es kann ja eigentlich nicht so schwer sein. Ich meine, das ist ja ein ganz frommer Gedanke von uns eigentlich, oder? Ich sehe es genauso. Also und der Punkt ist halt einfach dieses Mainstream-Denken oder die Hoffnung, dass es irgendwie einen Deal gäbe, die der UFC hier in Deutschland zum Erfolg verhelfen könnte, ist absoluter Bullshit. Denn diese Sportart ist einfach für viele Menschen negativ besetzt, so muss man es ganz klar sagen. Und da kannst du 5000 Mal jetzt irgendwas im Fernsehen zeigen, das wird die Leute nicht mehr interessieren. Und ich behaupte einfach, in der heutigen Zeit können sich die Menschen oder werden die Menschen automatisch auf Sachen aufmerksam, die halt irgendwie, ja, vielleicht nicht unbedingt Mainstream sind, aber vielleicht interessant irgendwie in irgendwelchen Nischen werden. Weil so guckst du ja auch Netflix, ist ja auch nicht so, dass das, weiß ich nicht, die erfolgreichsten Netflix-Serien erstmal im Free-TV laufen müssen, damit irgendjemand darauf aufmerksam wird. Sondern von Netflix habe ich schon gehört, du wahrscheinlich auch und viele andere auch, 3 Jahre bevor es überhaupt hier in Deutschland verfügbar war. Also, ich habe Netflix sogar gehört 2007, als ich in den USA war und die damals halt Netflix angeboten haben über Zusenden von DVDs. Das ist da ja, sind da ja einiges voraus in der Zeit, ne, was solche Dinge angeht zumindest. Ja. Auch und was Elektroautos angeht und so ein Zeug, sind die USA uns meilenweit überlegen. Ja? Und dass dieses ganze Pay-Per-View-Modell und so in Deutschland sowieso ganz anders ist als in den USA vielleicht. Das ist ja nochmal was ganz anderes. Und Leute werden nicht so viel Geld investieren für die UFC, die sie nur wirklich peripher tangiert. Und ja, du musst es halt, wenn du wirklich Leute dazu bringen willst, musst du es auf jeden Fall frei anbieten und auf einem vernünftigen Sendeplatz, auf einem vernünftigen Sender. Und da die das nicht machen werden können, wird das hier niemals größer werden, außer Leute interessieren sich halt sowieso schon dafür. Aber dafür ist es halt zu komplex, dass du es mal eben, du kannst Fußball, kannst du einschalten, kannst du gucken und kannst dann sagen, ja, mir gefällt das oder mir gefällt das nicht. Das Regelwerk ist einfach, man kann sich innerhalb von ganz kurzer Zeit dafür oder dagegen entscheiden. Das ist bei MMA ist das anders. Und das verstehen die Leute einfach nicht. Dass das vielen zu brutal ist, meinetwegen. Dann sollen sie es halt nicht gucken. Sollen sie mich auch in Ruhe lassen damit. Aber da jetzt den Gedanken zu haben, dass MMA Boxen ablöst oder größer wird als Boxen oder Fußball oder was Dana White da immer labert, das ist ja völlig utopisch. Ja, da muss ich auch mal lachen, wenn sie sagen, die am schnellsten wachsende Sportart bei jungen Menschen und so. Da denke ich mir, ja, gegen was tritt denn diese Sportart an? Also, ich meine, Fußball, Football oder Basketball, wo sollen die hinwachsen? Die sind halt so weit entwachsen, da kannst du 5-mal davon behaupten, dass du jetzt die schnellste wachsende Sportart bist. Und selbst das stelle ich den Hawaii noch in Abrede, weil ich könnte mir vorstellen, dass sowas wie E-Sports, das ja auch als Sportart gilt, sich deutlich mehr Beliebtheit erfreut als neue Sportart, sage ich jetzt mal, als die UFC. Ja, also das ist es ja gerade. Die UFC gibt es seit 1993. So, und wenn der Dana White von MMA redet, redet der von der UFC. Und welche Sportart gibt's, die in den letzten 20 Jahren erst überhaupt neu eingeführt worden sind? Und wenn du dann Wachstumsraten oder was ranziehst, ja, meinetwegen soll er es halt behaupten, der behauptet viel, wenn der Tag lang ist. Aber wenn er das dann halt immer mit Fußball vergleicht, dann kann ich es mir halt irgendwie nicht verkneifen, dann halt darüber zu lachen. Und irgendwann wird's halt auch albern. Ja, das ist absolut richtig. Der einzige Deal, der aus meiner Sicht Sinn machen würde für die UFC oder gemacht hätte, wäre, glaube ich, so eine Zusammenarbeit mit Sky. Weil du halt zum einen die Pay-Per-Views relativ gut anbieten kannst. Die WWE hat das ja auch immer gemacht über Sky, hat sehr gut funktioniert eigentlich. Du hast die Möglichkeit, 2-Kanal-Ton abzuspielen, das ist, glaube ich, auch wichtig. Jugendschutz und hast du keine Probleme mit? Jugendschutz, genau. Und dann kommt noch dazu, dass es ich glaube, für viele nicht so das Problem ist, wenn es innerhalb so eines Abos dann irgendwie angeboten wird. Weil wenn das da irgendwie im Free-TV läuft bei Pro7 Max, muss es halt zu so später Zeit laufen, dass du wiederum keine neuen Fans großartig ansprichst, weil das ist ja auch kein Sender, wo die Welt jetzt irgendwie, weißt du, die ganze Zeit draufhuvert und wartet, bis endlich mal eine coole Sendung kommt, sondern du stolperst versehentlich drüber, muss man sagen. Ja. Und ja, also dieses ganze Thema, das muss man jetzt einfach mal zu Grabe tragen. Und ich glaube, es hilft, wenn alle Menschen da draußen ihren Black Pass in Zukunft kündigen bei Run Fighting. Ihr verpasst eh nichts. Es funktioniert nie, ja, das ist das Erste. Also meistens kann man es eh nicht sehen. Und die Events, die da übertragen werden, muss man ganz ehrlich sagen, waren in den letzten Wochen eher nicht so toll. Und wenn dann doch mal was Gutes ist, dann kann man sich doch noch irgendwo anders besorgen. Ja, ich kann nur dazu aufrufen. Ich habe mir auch schon überlegt, einfach, du brauchst ja irgendwen, an dem du deine Wut dann so auslassen kannst. Ich habe mir dann überlegt, du schimpfst ja immer gegen Run Fighting und Ground Pound. Ich werde demnächst mal Oliver Kopp zuflamen. Ja, ich habe einmal Kontakt ja gehabt mit dem Menschen und der wirkt aber so, ich glaube, der fühlt sich ein bisschen schon fast wie so ein kleiner Star, habe ich mir das Gefühl. Also ich glaube, der hätte sich schon ein bisschen für was Besseres so. Der Babysitter to the Stars. Ist es der Babysitter to the Stars eigentlich? Nee. Das ist Bert Watson mal gewesen. Und seitdem ist die Stelle ja, glaube ich, vakant. Ja, vielleicht hat er jetzt schon da die Fühler ausgestreckt. Nein, ich habe ja immer es wird halt immer so hingestellt, als würde er für die UFC arbeiten. Das sagt er selber. Ich habe ihn nämlich mal gefragt, ob ich mit ihm mal sprechen kann. Und hat er gesagt, nee, musst du über die UFC abklären. Interviewanfragen immer über die UFC. Okay, Entschuldigung. Ja. Ich habe mich verschluckt. Ich find's immer nur so lustig, dass er jetzt bei Run Fighting scheinbar abgesägt ist. Ne? Er macht ja auch keinen Kommentar mehr da. Ach stimmt, ja, das ist mir gar nicht aufgefallen, siehst du mal. Stimmt, da ist ja nur noch der Drews und dann der andere, der sich anhört wie aus Berlin, aus dem Märkischen Viertel irgendwo. Wer ist das nochmal, wie heißt der? Krawitzki oder Krawatzki gar? Ich weiß nicht, wie der Vogel heißt, der mit Tobias Drews immer zusammen kommentiert. Kaniotakis. Ja, nichts, das habe ich schon mal gesagt, der Typ hat von mir aus Ahnung oder sonst irgendwas, kann ich gar nicht beurteilen, habe ich mir nie angehört, großartig, der jetzt da Ahnung hat. Ist mir auch egal. Aber mir geht's darum, wenn ich im Fernsehen so ein Produkt präsentiere und du hast in Hamburg war es so, als Co-Kommentatoren Dennis Siever und den da sitzen, den anderen, den Krawatzkian oder wie er heißt, das funktioniert nicht. Tut mir leid. Aber war das nicht Marc Bergmann, der das kommentiert hat? Nee. Okay. Also, ich nur gehört. Echt? Wie gesagt, ich hab's nicht gesehen. Die Highlights oder was? Ja, ich meine schon. War das nicht Marc Bergmann? Ich weiß es nicht. Also dann müsst ihr jetzt nochmal nachhaken, aber mir wurde das so mitgeteilt, sogar hier im Podcast von dem Mann, mit dem ich damals darüber gesprochen habe, der hat gesagt, Dennis Siever und der andere da. Weil bei Marc Bergmann, den hörst du ja raus mit seiner tiefen Stimme und so. Ja, aber und das muss ich auch noch kurz anfügen, das mit Ground and Pound ist halt für mich deswegen so ein Unding, weil da nichts kommt, nichts, gar nichts. Es gibt bei jedem Event Probleme, ständig. Ich krieg nach jedem Event irgendwelche Tweets von Leuten, die Probleme haben. Und jetzt habe ich mich verschluckt. Ich habe bei Ground and Pound noch nie negativen Artikel darüber gelesen. Einmal habe ich das, ja. Was war da das Problem? Das war Maxdome. Oder Run Fighting, ich weiß es nicht mehr, als diese Card nicht funktioniert hat. War das Whiteman gegen Rockhold? Irgendeine Card, wo man dann noch einen Freicode bekommen hat für die nächsten Pay-Per-View. Das war 194, oder? War das nicht McGregor gegen Aldo? Kann auch sein. Die erste Run Fighting Card war das. Ja, die kann es auch gewesen sein. Da haben sie einen negativen Artikel geschrieben. Ja, aber es ist ja auch immer die Sache. Dann laufen sie ja Gefahr, eventuell ihre Akkreditierung zu verlieren. Ja, aber das geht, so funktioniert Journalismus nicht. Das funktioniert Journalismus nicht, aber ob das jetzt Ground Pound schuld ist, ich finde die jetzt auch nicht besonders toll, um ehrlich zu sein, aber ist halt immer ein zweischneidiges Schwert. Ich erwarte einfach von dem einzigen Sprachrohr hier in Deutschland, dass da mehr auf diese Probleme eingegangen wird, weil die Leute, der Einzelne hat halt keine Stimme, der wird nicht gehört. Es ist einfach, es entsteht überhaupt null Druck gegen Run Fighting. Ja, also jetzt hier der Patrick Stork zum Beispiel, der hat mir geschrieben, ja, guck mal, mir wurde zweimal UFC 203 abgebucht. Und dann musste er erstmal ewig auf Twitter rummachen, kriegt irgendwelche E-Mails geschickt oder E-Mail-Adressen und kommt nie so richtig zu Potte. Und sowas kann halt einfach nicht sein. Dass die überhaupt dann sagen, ja, okay, wir buchen das jetzt zurück. Da würde ich sagen, okay, ey, sorry, hier kriegst du noch zwei Pay-Per-Views umsonst oder so. Weißt du, ich finde, dass die Fans, die sich die Mühe machen oder die Zeit nehmen, da stundenlang die Kacke anzugucken, auf Deutsch gesagt, nie funktioniert was, dann wird auch noch was doppelt abgebucht, dass die einfach wirklich im Rauschen untergehen, weil es gibt viele, die sich beschweren bei Runfighting, aber ja, es tritt halt nie so als gesamte Masse auf, die empörten Bürger sozusagen, die ja, finden einfach keinen Gehör. Die Wutbürger. Ja, so in der Art. Und ich erwarte da einfach von so jemanden oder von so einer Zeitschrift wie Ground and Pound, dass da viel mehr mit den Hufen gescharrt wird, weil das gehört einfach zum Journalismus dazu, dass man solche Dinge dann anspricht, dass man sagt, das ist Kacke, hier läuft was falsch, hier werden die Leute verarscht und das ist nichts anderes. Es ist eine reine Verarschung. Ich lasse mir das 1, 2, 3 Monate gefallen, diese Probleme. Aber irgendwo ist gut. Irgendwann musst du in der Lage sein, deine Server so stabil gemacht zu haben, dass es da keine Probleme mehr gibt. Du musst deine Zahlmethoden so ausgeklügelt haben, dass es da keine Probleme mehr gibt. Es kann diese Tonaussetzung, sowas, das kann alles nicht mehr, das lasse ich nicht mehr gelten. Das Ding ist durch. Die machen das seit einem Jahr. Und wenn sie es bis jetzt nicht hinbekommen haben, dann ist der Grund ganz einfach. Die wollen so viel wie möglich Geld verdienen in kurzer Zeit und denen ist es scheißegal, ob das Ding läuft oder nicht läuft. Da bin ich mir sicher. Das ist denen scheißegal. Ja. Die haben ihre 8.000 Leute, die das Ding abonniert haben, oder von mir aus 4.000, 5.000 Leute, ist auch egal, aber es werden keine fünfstelligen Zahlen sein. Und die saugen die so lang aus, solange es geht. Und dass das ganze Problem nicht mal recherchiert wird, dass da jemand mal fürs Mikrofon geholt wird oder in schriftlicher Form ja gefragt wird, was das Problem ist, das kann ich nicht nachvollziehen. Es ist halt MMA und es ist halt MMA in Deutschland. Marc Bergmann hat es übrigens kommentiert. Ich habe ja gut. Sagt Marc Bergmann selbst übrigens. Nein, ich wollte darauf zurückkommen. Bergmann, kann man auch sagen. Der Berg, genau. Markmann. Man kann vieles sagen. Andreas Kraniotakis finde ich als Experten sehr, sehr gut. Der macht wirklich einen guten Job. Weil ich habe einige Auszüge mal gesehen aus einem Preview-Show von aus einer Preview-Show von ihm und oder der Countdown-Show oder was auch immer. Ey, die Countdown-Show ist ja bei MMA Radio immer. Entschuldigung, das natürlich. Gibt's ja gar nicht. Die haben mir geklaut, die Countdown-Show. Ja, kannst mal sehen. Ja. Ja, jedenfalls macht er einen guten Eindruck, aber ich werde es trotzdem immer im Original hören. Ja, nee, das ist für mich eine englischsprachige Sportart und ich glaube, für die meisten ist das so. Gut, um die Leute hier in Deutschland abzuholen, musst du es natürlich auch auf Deutsch. Das ist natürlich richtig und ist auch wichtig und ich finde es auch gut, dass sie es anbieten und dass sie jetzt auch den Originalton anbieten, auf jeden Fall. Ich werde es immer im Originalton gucken, auch wegen der ganzen Atmosphäre und allem. Also, es ist halt was anderes, ob du irgendwo in München in einer Blechbüchse sitzt oder direkt am Oktagon. Ja. Das kommt halt nicht rüber. Da wäre es auch mal interessant zu sehen, wie da die Verkäufe sich so verteilen. Das würde mich mal sehr interessieren, wie viele Menschen sich für den Deutschen... Wie viel prozentual Deutsch und Englisch, ja. Ich habe mir sowieso gedacht, ProSieben Sat.1 da, die Vögel, das ist ja eine Aktiengesellschaft. Ja. Und so wie ich das verstanden habe, ist doch so eine Aktiengesellschaft verpflichtet, die Zahlen offen zu legen. Also, es ist eine SE, ne? Das ist so eine europäische Aktiengesellschaft. Und die wissen das nicht? Weiß ich nicht. Aber die Frage ist halt, inwiefern kannst du das in deren Bilanzen sehen? Also ich kann jetzt nur wieder vom Wrestling reden. Da war es halt so, dass du die Pay-Per-View-Zahlen deswegen so genau wusstest, weil die jedes Quartal diese Zahlen offenlegen mussten. Wie viel wurde davon verkauft, von dem Merchandise, von dem, was weiß ich, Ticketverkauf, Pay-Per-View-Verkauf. Das wurde halt alles offengelegt, jedes Quartal. Und ich weiß nicht, ob das jetzt hier in Europa dann auch so ist, aber wenn es so wäre, müsste es ja auch die Möglichkeit geben, zu sehen, wie viel Pay-Per-Views Runfighting verkauft. Ich habe hier einen Geschäftsbericht von 2015, aber da gab es Runfighting schon. Aber 194 gab es als abzurechnenden Pay-Per-View. Oh, 334 Seiten, ja. Das war ich bei Gelegenheit mal. Ja, das ist, ich lese das mal vor. Das, okay. ProSieben Sat.1 auf einen Blick. Aber das war auch immer das Problem damals beim Wrestling. Kann ich mich noch dran erinnern. Da kam dann irgendwann, zur Westküstenzeit von Dave Meltzer ein Tweet, eine Nachricht oder so, dass er jetzt den Geschäftsbericht bekommen hat und heute Abend dann sagen kann, was so verkauft wurde. Und ja, so ähnlich wird das bei ProSieben auch sein. Aber da könnte man ja mal reinschauen, wenn es den 2016er gibt, wie sich das so entwickelt und ja, wie die Einnahmen so sind. Und dementsprechend auch Erwartungen oder auf den Putz hauen. So, hier kriegt so und so viel Kohle und es funktioniert nicht. Okay, ich kann auf jeden Fall mal rein. Ich suche mal nach RAN, Branche, ja, super. Ich, ich kann ja mal ein erfreuliches Thema oder vielleicht auch nicht ansprechen. Ich werde sonst ganz depressiv, wenn ich hier weiter so. Ich spreche es jetzt auch nur an, weil ich es mir aufgeschrieben habe. Sonst hätte ich das Thema völlig ausgelassen. Und zwar, dass Jael Sonnen zu Bellator geht. Ich spreche es auch deshalb an, weil ich für mich, um es kurz zu machen, so denke, ja, es ist jetzt mal nicht so scheiße für Bellator, Jael Sonnen zu haben, aber diese... Also dieses ja, das ist eine neue Ära und dieser Vergleich zwischen WCW und WWF oder WWE, den man da aus den USA so manchmal hört, den kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Also ist das für dich so ein Riesending, dass Jael Sonnen zu Bellator gegangen ist? Nein. Wenn du jetzt deine Hoffnung an einen, ich weiß nicht, 39, 40, 41-jährigen Middleweight, der jetzt seit 2-3 Jahren keine Kämpfe mehr gemacht hat, knüpft, naja, okay. Ich verfolge Bellator an sich gar nicht, weil mir das halt auch einfach alles zu viel ist und Bellator gerade mir so ein bisschen zu Freakshow-mäßig ist. Gibt durchaus interessante Kämpfe da, aber gerade jetzt, wenn du auch Robert McDonald gesehen hast, dass er darüber geht und so weiter. Aber du musst Jael Sonnen am Anfang, als er da aufgekommen ist mit diesem Anderson Silva-Kampf mit dem ersten, wenn du das halt wirklich verfolgt hast, wie das war, wenn du halt in der Nacht, wie ich aufgestanden bist und diesen Kampf gesehen hast bei 117, glaube ich, war es. Ja, den Namen weiß ich auch nicht mehr. Das war sehr, sehr faszinierend, hat wirklich tolle Faszination gehabt an sich. Dieser Trash-Talk, dieses Übertriebene, dass du halt weißt, der Typ meint das halt einfach überhaupt nicht ernst, aber es ist trotzdem faszinierend, ob er seinen absolut über das Ziel hinausschießenden Trash-Talk wirklich backuppen kann, weil mir das Wort einfällt dafür, wie dem auch sei. Und dann war dann halt weg mit dieser THT-Geschichte. Dann kam halt dieser Kampf gegen dieses Interview nach dem Brian Stan-Kampf, wo er einfach nur sagt, Anderson Silva, you absolutely suck, und geht dann. Das war schon ziemlich, ziemlich geil. Aber irgendwann hat es sich halt auch abgenutzt für mich. Gerade weil er halt durch jeden Drogentest, den man sich so ungefähr vorstellen kann, durchrasselt mit Pauken und Trompeten. Dann rechtlich noch Probleme hat mit seinen Maklergeschäften und. Also da hat sich eigentlich fast schon sein eigenes Grab geschaufelt. Gerade weil Fox ihn ja geliebt hat über alles als Analysten. Und er ist wirklich ein toller Analyst gewesen. Aber dann war er halt auch nicht mehr tragbar für die UFC und auch nicht für Fox. Und jetzt versucht er halt seinen Neuanfang bei Bellator. Bellator hat natürlich einen Nutzen davon, weil Jael Sonnen kennt man. Jael Sonnen ist halt dieser Trash-Talker, der sich mit der kompletten Division direkt angelegt hat. Jetzt irgendwie einen Kampf gegen Tito Ortiz wohl zu haben scheint, wie auch immer. Aber Conor McGregor hat ihm da in der UFC zumindest auf jeden Fall den Rang abgelaufen, weil es ohne jeden Zweifel der größte Star im MMA ist, den man bis heute hat. Dass er Trash-talkt und dass er halt auch ein fantastisch guter Kämpfer ist. Bei Jael Sonnen weiß ich jetzt nicht, ob das wirklich so ist. Ich meine, wenn du Leute hast, gegen die er zu Boden nehmen kann, wie Anderson Silva, und 5 Runden auf den draufliegen kann, dann funktioniert das. Aber für die UFC ist er jetzt mittlerweile einfach zu schlecht. Bei Bellator kann er sicherlich das eine oder andere noch holen, aber wie gesagt, Bellator wird er jetzt auch nicht zur Nummer 1 im MMA-Sport machen. Das glaube ich nicht, einmal weil er zu alt ist dafür und weil Bellator halt einfach in meinen Augen irgendwie so ziemliches Kirmesboxen veranstaltet mit so Geschichten wie Dada 5000 gegen Kimbo Slice, der dann irgendwie ein paar Monate danach stirbt. Und dann booken die halt solche Leute in Texas, weil du weißt, in Texas gibt's keine Commission. Das hat die UFC mit Jael Sonnen auch so gemacht, aber irgendwann kannst du das halt nicht mehr machen. Ja. Und ja, Bellator macht das halt. Die würden halt CM Punk auch gegen einen 1:47 Kämpfer booken, ohne Probleme, und ihn dann als den nächsten neuen Superstar hypen. Da gehst du aber davon aus, dass CM Punk den 1:47 Kämpfer besiegt. Da würde ich wenn noch ein Fragezeichen dahinter machen. Wenn er den besiegen sollte, ja. Aber ja, bei Jay kommt nicht, ich bin mir sicher, Ricky, die werden jemanden finden, der schlechter ist als CM Punk. Naja, also jetzt, da lange versuchen. Also ich könnte mir vorstellen, dass es da eine Wette gibt, die man eingehen kann, die gar nicht so absurd ist. Also CM Punk war schon schwierig, sich das anzuschauen. Aber gut, man muss ja auch selber erstmal das Ganze probieren. Und ich habe ja letzte Woche in der Sendung in mehreren MMA-Gyms angerufen und nachgefragt, ob man in 2 Jahren UFC-Kämpfer werden kann. Und alle haben gesagt, das kann man schaffen. Also, und dann, das war CM Punk auch so lief. Ich habe in den USA angerufen, die haben gesagt, ja, kann man schaffen. Dann ja, gut. In Deutschland. Es ist genauso, wie wenn du einen Anwalt anrufst und fragst, soll ich klagen? Dann sagt er erstmal ja. Ja, naja, aber ich muss ja denen glauben, oder? So, die werden ja nicht. Es gibt keinen Grund, denen nicht zu glauben. Ja. Zu Jay Sundin will ich noch sagen, er hat halt auch in seinen letzten 7 Kämpfen, ja, 4-mal verloren. Ja, das ist natürlich jetzt auch nicht so berauschend. Das Michael Bisping-Ding, da kann man auch drüber streiten, aber das gewonnen hat. Ja. Und dann hat er halt von mir aus noch Brian Stann besiegt, okay, und Shogun. So. Ja. Das ist auch, das zeigt halt auch nochmal, dass er rein von seiner Qualität als Kämpfer, ich glaube, in der UFC nicht mehr mithalten kann. Und für mich hat sich das im Interview oder bei dieser merkwürdigen Pressekonferenz, bei diesem Conference Call von Bellator auch so ein bisschen so angehört, als ob es da irgendwas gibt, ja, dass die UFC dazu bewogen hat, Jair Sonnen aus seinem Vertrag rauszulassen. Und ja, wie du schon gesagt hast, Jay Sonnen ist ja wirklich jetzt auch bekannt dafür, das ein oder andere Mittelchen einzunehmen. Ja, er hat ja schon gesagt, seine Tests waren basically clean. Ja, das ist ja auch wieder so eine Aussage. Ja. Natürlich, wahrscheinlich. Bei Jay Sonnen weißt du halt nie genau, was so abgeht, weil er versucht halt ständig irgendwie so dieser Bad Boy zu sein. Ja, und es ist mir zeitweise zu albern einfach. Ja, es ist ja zu lächerlich, weißt du? Also ich verstehe. Hat sich abgenutzt. Erstens das und zweitens, das Problem ist einfach, wenn du nur noch so ein Klamauk-Heini bist, ja, einfach nur so ein, da kommst du halt rüber wie so ein Irrer. Also das ist halt, hat dann nichts damit zu tun, dass es cool ist, dass er Fights hypen will oder sonst irgendwas. Du kommst einfach rüber wie so ein völlig Irrer und ich glaube, dass der mittlerweile in seinem Gimmick gefangen ist. Und einfach sich da, ja, immer wieder denkt, dass er sich da irgendwie beweisen muss als besonders cooler Sprecher und einen coolen Spruch machen will. Es wirkt einfach nicht mehr organisch, so wie er agiert. Und das ist für mich das Hauptproblem. Deswegen habe ich gar keinen Bock auf den Typen. Und natürlich, wenn der seinen ersten Kampf bei Bellator bestreitet, werden die gute Einschaltquoten haben. Das gleiche gilt, wenn Rory McDonald zum ersten Mal da kämpft. Aber das Gesamtpaket ist einfach noch so unglaublich langweilig und schlecht, dass ich da für mich kein großes Interesse verspüre. Du kannst es ja auch nicht sehen in Deutschland, außer über irgendwelche russischen Streams, die dann Bellator-Kämpfer selber posten. Ja, was ich manchmal mache, ist halt dann GIFs mir anzugucken, die dann auf irgendwelchen... Also ich glaube, das reicht auch. Ja, so habe ich mir auch den MVP-Kampf da angeguckt, als er den Schädel von Cyborg zertrümmert hat. Ich finde auch, das reicht voll und ganz. Mehr muss ich nicht sehen. Nee, überhaupt. Vor allen Dingen, weil er in der ersten Runde auch scheiße aussah. Aber von daher, also... Das habe ich ja nicht gesehen. Ja, wurde mir zugetragen. Ich habe es auch nicht gesehen. Ja, nee, also ich bin natürlich schon gespannt, was Bellator daraus macht, denn sie haben hier die Möglichkeit, jetzt mal unabhängig vom Kämpfer Jair Sonnen, gleichzeitig einen guten Promoter, ja, an Land gezogen zu haben und auch einen aus meiner Sicht guten Kommentator. Also, man kann da auch für die Zukunft sagen, dass auf jeden Fall, ja, weißt du, dass du da jetzt der UFC einen wichtigen Player weggenommen hast, weil als es da ja eine Zeit lang hieß, dass Joe Rogan aufhören will, habe ich mir auch immer so gedacht, also so ein Jair Sonnen als Kommentator, das könnte ich mir auch gut vorstellen. Ich brauche nicht unbedingt Brian Stann oder Dominic Cruz oder so. Muss nicht unbedingt sein. Finde ich gar nicht so schlecht, wenn da so ein etwas lauterer Typ, sage ich mal, die Rolle übernimmt. Wer früher auch immer bei WBC kommentiert hat, das war Stephen Bonner. Mhm. Der war auch immer richtig, richtig gut. Und Frank Mir. Ja, Frank Mir fand ich auch, also der hat, glaube ich, am meisten kommentiert von diesen Kämpfern so, oder? Ja, Stephen Bonner auch. Ja, aber der ist dann ja auch durch Drogentests gefallen und haben sie dann auch abgesägt. Wobei ich den auch immer sehr gern mochte, auch von dem, was er gesagt hat, wie er es gesagt hat. Ja. Das fand ich immer ganz gut. Und DC geht mir eigentlich richtig auf den Sack. Ja, mittlerweile. Das ist auch so ein merkwürdiger Typ. Ich denke mir ja auch immer. Es ist so geil, dass er ja dieses Saubermann-Image hat gegen John Jones und ihn nochmal trotzdem alle hassen. Ja, aber ich kann es irgendwie fast schon nachvollziehen. Er wirkt so extrem cheesy und also das ist so ein Typ, den man dieses Saubermann-Ding überhaupt nicht abnimmt. So geht's mir jedenfalls. Überhaupt nicht. Der ist einfach. Er verkauft sich einfach wirklich nicht gut. Ja, vor allem, wenn sich halt einer hinstellt und sagt, hey Leute, John Jones hat gerade gesagt, er ist seit 6 Wochen clean oder von mir aus seit 6 Monaten. Ich bin mein ganzes Leben clean. So weißt du, so, ey, warum mögt ihr mich nicht? Mögt mich doch bitte auch. So, das nervt wahnsinnig. Also da muss der gute DC also einfach die Fresse halten. Mehr so die Cain Velasquez-Rolle einnehmen. Fresse halten und einen Spinning-Kick zeigen. So. Ja. Das finde ich da angenehm. Das möchte ich aber auch nicht sehen. Stimmt, bei DC weiß man nicht, ob da der kann wahrscheinlich mit einem Spinning-Kick, der hat ja so eine ulkige Figur, so eine gedrungene, etwas dickliche Figur, dass der, glaube ich, bei einem Spinning-Kick die Erde leicht antreiben kann dadurch, was man Rhythmus bringen kann. Das könnte durchaus sein. Ja gut, in Kalifornien gibt es ja sowieso Erdbeben, ne? Sollte man vielleicht mal der mal dagegen untersuchen. Drehen? Ja. Ja, der alte Brummkreise. Genau. Gut, dann müssen wir ganz kurz Hidalgo ansprechen. Ich habe mir hier Folgendes aufgeschrieben. Ja. Nobody gives a fuck about Hidalgo. Habe ich mir so aufgeschrieben. Und es ist aber auch wirklich so, oder? Hidalgo ist so ein klassisches UFC-Event, wie wir in den letzten Wochen häufiger UFC-Events hatten, nämlich das interessiert keine Sau und könnte man genauso gut auch auslassen. Ich find's halt auch geil, dass du halt, mir hat die Stadt selbst überhaupt nichts gesagt. Selbst den Kämpfer nicht. Also die Geschichte mitbekommen von, ich glaube, es war Derek Bronson, der versehentlich nach Mexiko geflogen ist und dann festgestellt hat, ach, Hidalgo ist in den USA, ja, dann müssen wir wieder zurück. Ja, hat er erzählt. Glaub ich nicht. Ja, das es scheint wirklich eine Stadt zu sein, die sich auch in den USA keiner großen Beliebtheit erfreut. Ja, warum auch? Ich überlege auch gerade, haben sie das gemacht, um die Mexikaner so noch ein bisschen mit ins Boot zu, aber die können doch nicht einfach dahin fahren und zum Event gehen, oder? Die haben ja auch keinen Mexikaner auf der Karte gehabt, oder? Nee, ich glaube auch nicht. Bilal Muhammad vielleicht. Ach hier, die Montano-Brüder. Ach ja. Das sind ja die Kasper da aus Mexiko, die uns beim ersten Mexiko-Event als die großen Stars angekündigt wurden. Ja, logisch, klar, logisch. Nee, aber ja, also ich meine, wir haben hier auch schon über diese ganze UFC Quantität bei Cards gesprochen. Wenn du drei Cards zusammenfasst, hast du vielleicht eine vernünftige. Wenn ich jetzt auch schon wieder sehe, was die sich da für Belfast zusammenbucken und dann da so ein Poster hinklatschen, wo die einfach nur Copy und Paste gemacht haben. Ja. Also das ist wirklich katastrophal. Und anstatt, dass du Cards wirklich lieber überbuchst, auch auf die Gefahr hin, dass Leute wegen Drogentests, wegen Verletzungen dann noch rausfallen. Nein, du machst Cards noch und nöcher, ohne dass sich davon irgendwas interessiert. Und was ich auch gesehen habe, es gibt ja diesen UFC Fighter Info Twitter Feed. Aha, okay. Dann sagen die immer mehr oder weniger Kämpfer seit Gott weiß wann. Ich glaube, es sind jetzt im Gegensatz zu letztem Jahr oder letztem Monat auf 40 oder 60 Kämpfer mehr geworden auf einmal. Das heißt, man bläht das ganze Roster auf, ja. Du bläst alles auf, anstatt dass du die Hälfte, meinetwegen nicht die Hälfte, sagen wir ein Viertel davon cuttest und dieses Gehaltsgefüge, was die haben, meinetwegen auf die anderen Kämpfer ummünzt. So. Was ich auch nicht verstehe, ist dieses 12 Fights auf eine Karte zu packen. Warum müssen es immer 12 Kämpfer sein? Dann mach halt nur 6. So. Wegen was? Früher war es viel weniger. Ja, mach doch 6 Kämpfe. Mach doch für Hidalgo 6 Kämpfe. Nur diese Main Card. Diese 6 Kämpfe Main Card ist sowieso schon eine Katastrophe immer. Aber dann mach doch nur diese 6 Kämpfe für die Main Card und den Rest, den kannst du dir in den Arsch schieben. Das war doch wirklich, das hätte doch 3-mal ausgereicht. Also das, auch in Hamburg habe ich das ja auch gesagt. Das ist eine Card, keine alte Sau interessiert sich für die Karte und danach, was weiß ich, hat man 2 Tage drüber gesprochen und dann war es auch wieder durch. Ja, und es geht ja so weiter. Ja, jetzt geht's nach Brasilia, da ist genauso. Da können wir ja gleich mal, pass mal auf, da gehen wir gleich mal durch hier, haben wir den Kack nämlich schon abgearbeitet. Ja. Also, die fette Chris Cyborg, muss man immer beleidigen. Also ich wollte gerade sagen, also das muss ja jetzt nicht sein. Nein, die ist natürlich nicht fett, aber Ricky, ich hab mal eine Frage an dich. Warum bookt man das als Catchweight? Es ist so unfassbar. Warum? Ich habe eine Theorie entwickelt. Warum tut man der armen Frau das denn an? Ich habe eine Theorie entwickelt. Ich habe mir darüber natürlich auch Gedanken gemacht, weil das ist die Frage, die man sich einfach stellt. Warum steckt man 2 Featherweight-Kämpferinnen in einen Catchweight-Kampf für 140 Pfund? Das macht halt überhaupt keinen Sinn. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass die UFC Cyborg so ein klein wenig nicht nur vorführen will, sondern die hoffen vielleicht sogar, dass es ihnen gelingt, jemanden zu finden, der Chris Cyborg besiegt. Ja. Und sie versuchen sie damit so sehr zu schwächen, dass sie halt wirklich unter den schlechtesten Voraussetzungen antreten muss. Ja, als Brasilien-Star möchtest, dann ist dir das doch egal mit dem Gewicht. Da buckst du die auf 145 Pfund und gut ist bei mir sogar auf 180 Pfund. Ist ja doch völlig egal. Also wenn sie dafür da sein soll, um in Brasilien einfach den Sport weiterhin am Leben zu halten. Denn sie ist ja da definitiv ein großer Star für die UFC. Aber das jetzt hier mit Lina Landsberg, das macht, also da bleibt mir die Spucke weg. Die hat heute Morgen 150 Pfund auf die Waage gebracht. Morgen sind die Weigh-ins. In 24 Stunden sind die Weigh-ins. Die muss 10 Pfund verlieren, denn anders als bei normalen Kämpfen gilt ja bei diesem Catchweight nicht diese Plus-1-Regel. Also du musst wirklich das Gewicht haben, die 140 Pfund. Sie darf nicht nur 141 haben. Ich verstehe es nicht. Ich kann dir diese Frage nicht beantworten und ich finde es, eigentlich müsste Chris Cyborg, gut, sie hat den Vertrag unterschrieben, aber eigentlich muss sie sagen, nee, schaffe ich nicht, deck mir den Arsch, geht nicht. So. Ja. Es ist halt die totale Schikane, weil die UFC hat keine Flyweight Division bei den Frauen und booken trotzdem Latono gegen Calderwood im Flyweight. Ja, wir haben keine Division, deshalb können wir Cyborg nicht im Bantamweight antreten. Deshalb muss sie im Bantamweight antreten. Ja, wir kommen ihr entgegen sogar mit Edgeweight. Das ist doch total albern. Das muss dann hier Chad Laprise gegen Ross Pearson war es doch, wo Chad Laprise kurzfristig eingesprungen ist und Ross Pearson gesagt hat, der lass im Welterweight kämpfen. Ja. Muss er kommt ihm sogar noch entgegen und sagt, du musst nicht cutten bis Lightweight. Lass das machen, Welterweight ist mir egal, ich muss nicht cutten, er muss nicht cutten, alles gut. Nein, die UFC erlaubt es nicht. Auf der einen Seite sagen sie, ja, Weightcutting hier, bla bla bla, gefährlich. Ist ein Dorn im Auge. Aber sie machen ja auch nichts dagegen. Es ist ihnen ja völlig egal. Das Problem ist, dass Cyborg dem Ganzen zugestimmt hat. So, jetzt ist natürlich schwierig, klar, im Nachhinein zu sagen, ich schaff das jetzt nicht. Aber wie gesagt, es ist hier einfach, es macht keinen Sinn. Lina Landsberg hat immer als Featherweight-Kämpferin gekämpft. Das weiß ich nicht, weil ich sie seit Jahren verfolge, sondern weil man kann es ja durchlesen. So. Und bei Cyborg weiß man ja auch, dass 145 Pfund für sie auch schon immer ein Akt waren. So, ja, ich kann es nicht nachvollziehen. Hast du das Video gesehen, wie sie den letzten Cut hatte? Ja, wo sie so zusammengeholt ist. Hat. Das ist schon heftig. Aber Cyborg war so eine Zwickmühle. Die UFC bookt sie nicht im Featherweight. Und bei Invicta verdient sie nur, weiß ich nicht, ein Bruchteil von dem, was sie in der UFC verdienen könnte. So, und das ist halt scheiße. Das ist zwar scheiße, aber damit muss sie halt dann leben. Ich meine, was willst du jetzt machen? Ja, aber sie würde doch besser damit leben, wenn die UFC sie einfach in einen Featherweight-Kampf steckt, weil sie überhaupt keine Notwendigkeit besteht, ins Catchweight zu gehen. Es gibt im Catchweight auch keine Division. Aber die Option besteht halt für sie jetzt nicht. Aber ich verstehe natürlich klar, was du meinst. Ja, aber die UFC wird sie über kurz oder lang an den Pranger stellen, weil sie sagen, ja, Cyborg schafft doch 140 Pfund, warum schafft sie dann keine 135? Und irgendwann wird Cyborg dann halt einfach sterben. Ja. Ja, aber Das Ding ist halt, solange die Kämpfer das mitmachen, das meine ich, ist es halt schwierig, danach groß Welle zu machen. Ich meine, ich verstehe das Argument, sie verdient nichts bei Invicta und für sie ist natürlich auch die Möglichkeit für die UFC zu kämpfen eine Ehrensache und hebt nochmal ihre Karriere auf eine neue Stufe und so. Aber sie muss letzten Endes dann natürlich auch sagen, ich mach das nicht mehr. Ich mach diese 140 Pfund. Wird sie wahrscheinlich über kurz oder lang auch tun. Hoffentlich. Es ist ein Kampf gegen Windmühlen. Die UFC wird sich schämen. Genau wie sie damals zum Beispiel Herrn Barau geschämt haben, weil er in der Dusche umgekippt ist, weil er auch Gott weiß, was für ein Weightcut hinter sich hatte. Ja. Ja. Und das ist halt scheiße. Die werfen dich sofort unter den Bus. Und dann kämpfst du halt bei Invicta und verdienst weniger Geld oder fast gar nichts. Weil sie hat ja nicht schlecht verdient, der UFC. Aber da sehe ich halt auch die UFC in der Verantwortung, dass sie halt hingehen und sagen, okay, wir booken sie halt im Featherweight. Weil der Cut ist auch nicht einfach für sie. Ich weiß nicht, sie läuft ja rum mit 180, 175 Pfund oder was? Ich glaube 175 Pfund. Ja, so genau habe ich auch irgendwie im Hinterkopf. Ja, deswegen, also klar, sie ist damit natürlich, sie ist absolut mitverantwortlich. Das will ich überhaupt nicht. Ich würde gar nicht sagen, dass die UFC da alleinig irgendwie was zu machen hat. Aber mein Gott, kommt ihr doch entgegen, wenn ihr sie unbedingt haben wollt. Wenn ihr sie nicht haben wollt, wenn ihr sagt, wir wollen eine Bantamweight-Division, wir wollen auch nur maximal Bantamweight, meinetwegen, dann dürft ihr aber auch Cyborg nicht verpflichten, weil das funktioniert einfach nicht. Ja, wobei, du hast es jetzt auch schon gesagt, die würden sich ja keine Zacke aus der Krone brechen, wenn sie für Cyborg diese 145 Pfund-Geschichte ins Laufen bringen könnten. Und dann gibt's da von mir aus kein Champion oder sonst irgendwas. Es geht ja einfach nur darum, dass die Frau sich nicht dermaßen quälen muss. Also das, ja, man kann nur mit dem Kopf schütteln. Ich habe gerade mal nachgeguckt. Cyborg hat $122.000 verdient bei ihrem ersten UFC-Kampf, UFC 198. Ja. Das ist natürlich schon mit Sicherheit ein großer Unterschied zu dem. Jetzt gucke ich mal gerade. Nee, es ist gar nicht so groß, der Unterschied. Ich bin jetzt gerade bei den Invicta Payouts. Jetzt warte mal. Da hat Cyborg $162.000 verdient. Natürlich von der UFC bezahlt wahrscheinlich, weil sie ist ja unter wahrscheinlich UFC von der UFC bezahlt. Aber ich glaube auch nicht, dass Invicta das selbst stemmt. Nee, das glaube ich auch nicht. Aber es läuft ja auch auf dem Fight Pass, ne? Genau, und die UFC will wahrscheinlich dann mehr. abgreifen, indem sie sagt, dass Cyborg... Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass Invicta Cyborg booken würde, wenn UFC was dagegen hätte. Die hängen ja einfach am Nippel von der UFC. Ja, klar. Die können sich, also die Frau kann sich dagegen gar nicht auflehnen. Ich vermute auch, dass für Invicta das Licht schon längst ausgegangen wäre da jetzt nicht der Fight Pass gekommen. Gut möglich. Ja, also gut, das sieht jetzt so aus, dass sie da offensichtlich bei der UFC dann doch ein bisschen weniger bekommt. Aber ich kann verstehen, dass die UFC dann sagt, nee, also wenn wir schon so hohe Beträge bezahlen, dann haben wir keinen Bock, sie bei Invicta vor, weiß ich, wie viele Leute da beim Fight Pass zu präsentieren. Ja, dann nehmen wir sie als Zugpferd in Brasilien. Was kommt als nächstes? Gabby Garcia? Ja, die kämpft ja bei Ryzen. Ja, aber ich bin mir sicher, die könnte auch Featherweight machen. Meinst du, die schafft das? Ich hätte Zweifel daran, ob die es Featherweight kommt drauf schafft. An, wie weit die Verwesung dann fortgeschritten ist. Ja, man möchte es aber auch fast nicht sehen. Gut, ich find's heftig, weil ich find's halt, wie gesagt, halt ein bisschen überflüssig von der UFC, so sich hier so moralisch hinzustellen und zu sagen, ja, wir möchten nicht viele Weight cutten und Cyborg dann zu sagen, du kämpfst 140 Pfund, also. Ja, absolut. Als Fan kann man eigentlich nur mit Desinteresse das Ganze kommentieren, indem man sich diese Events halt nicht anschaut. Also nur so. Wenn man es überhaupt kann. Wir wissen auch mal, ob wir es können. Wir werden es wir werden es Sonntag früh wissen, wenn ich wieder mich darüber aufrege, dass Run Fighting, dass es alles Arschlöcher sind. Das ist der erste Twitter-Account, auf dem ich dann folgen werde. Ja, das wird Sonntag früh. Ich mache einfach nur so einen Account, wo ich immer mich die ganze Zeit aufrege über Run Fighting. Ich beleidige nur Run Fighting die ganze Zeit. Kannst du mir einen Gefallen tun und bitte nicht spoilern, wenn du es siehst? Ich kann es ja nicht sehen. Ja, ich meine, ja gut, aber du könntest natürlich aus Frust dann einfach spoilern, weil du es dir dann anguckst und einfach die Ergebnisse in deinen Account reinkopierst. Ich versuche da wirklich, wenn ich zum Beispiel mit diesem MMA-Radio-Account was twittere, dann versuche ich eigentlich immer auf Spoiler zu verzichten, weil ich natürlich weiß, dass hier in Deutschland die meisten oder viele die Events erst Sonntag oder Montag schauen und mich nervt es dann auch, wenn ich dann irgendwo schon lese, wer da gewonnen hat. Ich meine, es ist halt schwierig, wenn du verschiedene englische Seiten folgst und machst Twitter an und ja, dann reicht ja schon ein Bild meistens, um zu wissen, wer gewonnen hat oder nicht und ja, versuch darauf. Ja, Run Fighting habe ich mal gespoilert, weil die so ein Twitter-Feed auf ihrer Hauptseite hatten eine Zeit lang. Dann war Verdum gegen Miocic oder Rockhold gegen Bisping? Gehst du auf die Seite, willst gerade den Pay-Per-View irgendwie gucken und dann im Twitter-Feed steht auf der Hauptseite riesengroß neuer Champion, zack. Das ist schön, ja, da freut man sich. Die UFC hat sowas früher immer gemacht mit den Interviews, die sie schon als hinzugefügt und so auf ihrer Seite hatten. Genau, auch geil. Guckst du, kriegst du die Statistiken, kriegst du Post-Fight-Sieger-Interviews. Ja, und dann muss er aber noch auf der Seite rumsuchen nach dem eigentlichen Event. Genau. Das ist schön. Aber dennoch, bei dem Kampf jetzt hier Cyborg gegen Lina Landsberg, ich glaube, da muss man nicht lange drüber philosophieren, wer da wohl den Kampf gewinnen wird. Ich denke schon, dass da Cyborg kurz einen Prozess machen wird. Ja, wie immer halt. Ne? Ja, also ich glaube jetzt, aus der Lina als Cyborg hat einen angeborenen Herzfehler. Ja. Oder das Ding mit dem Weight Cut. Ja, das kann natürlich sein, dass sie dann einfach auseinanderfällt. Aber Cyborg ist halt so eine gute Kämpferin. Ich glaube, Lina Landsberg hat einen Striking-Hintergrund. Ich glaube, Cyborg kann im Kampf theoretisch, wenn sie Probleme haben sollte im Kampf. Ich meine, bei Cyborg hat man ja immer so, alle Gegnerinnen fühlen sich total gut und alle total stark und sagen, ja, Cyborg habe ich total Respekt vor, aber ich kann sie trotzdem besiegen, bis halt der erste Schlag landet und dann ist halt alles vorbei. Aber Cyborg ist auch in der Lage, dich zu Boden zu nehmen und dazu zu submitten, weil sie wirklich auch eine gute BJJ-Lerin ist. Von daher, ich sehe da jetzt eigentlich keine Chance für Lina Landsberg. Ja, sie hat, glaube ich, einen Muay-Thai-Hintergrund. Ja, kann sein. So war es irgendwie. Aber ich habe natürlich da auch noch nicht viel gesehen. Was ich auch interessant finde, ist, dass man Hennen Barrow gegen so jemanden wie Philippe Nova bookt. Ja klar, ist der neue Anderson Silva Philippe Nova bei Tough Shop gewesen. Ja, darauf warten alle noch, dass da lieber was geht. Aber ja, das ist halt ein klarer Aufbaukampf für Hennen Barrow, ne? Ja, verstehe ich, klar. Macht einerseits natürlich Sinn, jetzt Hennen dann nochmal irgendwie die Möglichkeit zu geben, wieder einen Run zu starten, aber dann da jemanden zu geben, der so weg vom Schuss ist, dass ich hätte jetzt wenigstens jemanden genommen, der vielleicht ein bisschen älter ist und auch zuletzt nicht ganz so gut aussah, weißt du, also einfach auch ein bekanntes Gesicht, dass es da wenigstens noch ein gewisses Interesse gibt. Clay Guida. Guida, ich weiß es nicht. Der ist für mich schon zu sehr durch, glaube ich. Ach so, okay. Dann ja, der ist zu durch, ja gut, okay. Aber ich sag dir eins, das hätte mir besser gefallen als Philipp Benova. Also von daher, ja, das ist also so ein Kampf, der interessiert mich fast gar nicht. Obwohl Hennen Barau kämpft. Ja, Hennen Barau ist halt dieser Champion, unbesiegte Kämpfer lange Zeit gewesen, bevor er halt dann von Dillashaw dann halt klar die Grenzen aufgezeigt bekommen hat. Sah in der ersten Runde gegen Jeremy Stephens auch noch sehr gut aus. Also der hatte ja zwischendurch immer so komische Kämpfe, wo du gesagt hast, ich hab gegen, was, gegen Mitch Gagnon oder sowas. Ja, stimmt, so stimmt. Bisschen, ja, bisschen komisch aus. Das war dieser Aufbaukampf zwischen den beiden Dillashaw-Kämpfen, ja. Genau. Und ja, dann klar, brauchst du jetzt einen Aufbaukampf, ob der, ja, muss er halt, wenn er, ich sag mal, wenn er Philipp Panova klar zerstört, alles gut. Aber wenn er Probleme mit Philipp Panova hat, dann hast du halt echt ein Problem, ne? Dann hast du diese Eric Silva-Geschichte, das. Wer ist Eric Silva? Ich kenne ihn gar nicht. Weil den haben sie auch so aufgebaut als neuen. Ja, genau. Als neuen Anderson Silva. Ich hab das, ey, die haben Hype-Videos gemacht. Meine Fresse. Und immer wieder. Er hat ja dann immer dieses, war ja faszinierend, dass er immer einen Kampf verloren hat, dann wieder einen gewonnen, einen verloren, einen gewonnen. Und, sie haben es dann wirklich nach jedem gewonnenen Kampf gleich wieder so gemacht. Wieder versucht, ja, klar. Ja, das, ich glaube, die geben da nie auf. Ich fand's auch so geil, als der Carlo Prater mit diesen Punches zum Hinterkopf besiegt hat, Mario Yamazaki einmal in seinem Leben Eier gezeigt hat und ihn disqualifiziert hat und Joe Rogan ihn dann an Pranger stellt im Post-Fight-Interview und sagt, was hast du da gemacht? Dass er den Ringrichter interviewt. Dass es einmal in der UFC Konsequenzen gab für Fouls. Einmal. Und seitdem nie wieder. Ich meine, warum auch? Warum solltest du als Ref dir diese Blöße geben? Ja, das stimmt, daran kann ich mich auch noch erinnern. Es war der so Kampf geil. Gegen Nova ist ja auch wieder Featherweight. Ja. Ja, Barau sind wir jetzt, ja. Okay. Ja, ich denke mal, das muss Hennen Barau gewinnen. Man weiß es nicht hundertprozentig, weil für mich ist es ganz schwer, Hennen Barau aktuell irgendwie einzuschätzen. Ja. Wie gut ist er? Hat das vielleicht doch irgendwas mit den neuen USADA-Regeln zu tun, dass er abbaut? Es ist enorm schwer, das einzuschätzen, aber wenn er nur einen Bruchteil von dem zeigen kann, was er uns schon gezeigt hat, dann kann er gegen Philipp Benova einfach nicht verlieren. Ja. Wie gesagt, in der ersten Runde gegen Jeremy Stephens sah das halt auch gar nicht so schlecht aus, aber dass er dann halt wieder eingebrochen ist, das darf dir halt einfach nicht passieren. Ich meine, er hat jetzt nicht den heftigen Weightcut, den er in Spantamweight immer hatte, und das, was die meisten Kämpfer dann halt machen, wenn sie in der Gewichtsklasse hochgehen, ja, dann bauen wir halt noch mehr Muskeln auf, ist ja überhaupt kein Problem. Ja. Und das ist halt immer schwierig, da die Balance zu finden. Und Hennen Barau bringt natürlich alles mit, aber er muss es halt auch umsetzen. Und du kannst ihm natürlich nicht die ganze Zeit irgendwelche Top-50-Kämpfer geben im Featherweight, nur weil er dann halt bei den Top-10 oder Top-15 dann halt scheitert. Dafür ist er auch zu teuer. Es könnte natürlich auch sein, dass es für ihn so mental ein Problem ist. Weißt du, dass er jetzt mit dem Rücken zur Wand stand gegen Stevens, neue Gewichtsklasse, und jetzt muss ich abliefern. Weißt du, dass er dann, als er vielleicht ein, zwei stärkere Treffer kassiert hat oder mit seinen Aktionen nicht so durchkam in der zweiten Runde, wie er eigentlich dachte, dass er dann einfach, ja, so ein bisschen Angst gekriegt hat, oder Angst ist vielleicht das falsche Wort, sondern so, ja, doch schon, Angst hatte zu verlieren, und dann bist du halt einfach anfällig. Dann, ja, das sind halt so Kämpfe, wo der Kämpfer halt nicht, er will nicht gewinnen, er will nicht verlieren. Und das ist halt immer schwierig, ne? Also das bei Hennen Barau, aber jetzt hat er alles, was für ihn eigentlich gemacht werden muss, um wieder neu anzugreifen, sage ich jetzt mal. Also der Gegner ist besiegbar, er darf zu Hause kämpfen. Also wenn es jetzt nicht klappt, dann wird's eng für ihn, glaube ich. Auf jeden Fall. Bin mal gespannt. So, dann haben wir hier Roy Nelson gegen Bigfoot Silver. Das interessiert mich wirklich ein Scheiß. Wenn du möchtest, kannst du gerne dazu was sagen, aber mich interessiert jetzt wirklich ein Scheiß. Ich will dazu zwei Dinge sagen. Erstens, dass ich seit 5 Jahren fordere, dass Bigfoot Silver nicht mehr in der UFC kämpfen sollte. Und zweitens, dieser Kampf ist so offensichtlich dafür gebuckt, dass Roy Nelson Bigfoot Silver ausnockt. Und das ist halt wirklich, ich weiß nicht, ich finde dafür keine Worte, das ist einfach nur peinlich. Ja, wenn man halt sich überlegt, dass Antonio Silva ja, glaube ich, auch wirklich ein Problem hat mit einem Tumor im Kopf, war das nicht so, dass das so ein... Ja, der hat diese Krankheit, das ist nicht Gigantismus oder wie es heißt. Ich glaube, der war der einzige Kämpfer in der UFC, der wirklich TAT gebraucht hätte. Ja, genau. Aus gesundheitlichen Gründen auch. Dann haben sie ihm das jetzt noch weggenommen. Also das ist wirklich, ich verstehe es auch nicht. Ich meine, der trainiert, glaube ich, bei Pedernales unter Daenerys oder mit nee, der Nogera. Ist doch bei American Top Team mittlerweile, oder? Ach, ist er bei ATT jetzt? Ja, ja, also, keine, stimmt, der ist gewechselt, ja. Mm-hmm. Also da muss man als Trainer halt auch mal hingehen und sagen, hör mal, nee, lass es. Das bringt ja nichts. Ich meine, das ist alles, was jetzt in Bigfoot Silvers Karriere noch kommt, ist lebensverkürzend. Ja. Und nichts anderes. Und man versteht natürlich den Grund, ich meine, klar, wird da die Kohle mitnehmen wollen einerseits, andererseits wird er wahrscheinlich auch selber denken, ich kann noch mithalten, ich schaff das, und du findest ja dann immer auch wieder Sachen im Nachhinein, da könnte ich das besser machen und dann hätte ich nicht verloren gegen XY und so, ja, es ist extrem schwierig. Muss Kämpfer halt auch für sich selbst schützen. Ich meine, es gibt gerade im MMA diesen falschen Ehrgeiz, dass dich Trainer kaum aus Kämpfen rausnehmen. Ja. Ich kann mich an eine Szene erinnern, wo mal ein Handtuch geworfen wurde. Das war auch noch bei den Diaz-Brüdern, bei Nate Diaz gegen Josh Thompson. Genau. Oder dass Trevor Whitman mal gesagt hat zu Nate Marquardt in der Ringpause, du bist fertig. Dass es Trainer gibt wie Farah Sahabi, die sagen grundsätzlich, ich mache das. Und es gibt aber auch Trainer wie Greg Jackson, den ich eigentlich als Trainer sehr, sehr gerne mag, aber der grundsätzlich auch sagt, das würde ich im Leben nicht tun. Im Boxen ist da so eine andere Meinung, die da vorherrscht, irgendwie, dass du sozusagen, dass da eher gesehen wird, dass du halt das Handtuch wirfst, halt in der UFC zum Beispiel. Weil da kannst du immer noch tappen. Wenn du einen Ausweg suchst, lässt du dich irgendwie submitten. Das ist auch ein bisschen albern, aber gut. Aber hier finde ich, sollte man Bigfoot Silver halt vor sich selbst schützen und sagen, nee. In Brasilien wird er immer eine Lizenz kriegen, aber ich glaube nicht, dass eine ernsthafte Kommission ihm noch eine Lizenz geben sollte. Aber ja, das ist, ja. Ja, also der Kampf, der hätte für mich nicht stattfinden müssen. Aber der nächste, der interessiert mich dann ein bisschen mehr. Jetzt auch nicht unbedingt. Einer der wenigen, ja. Wahnsinnig, dass ich das jetzt nicht mehr schlafen kann. Francisco Trinaldo gegen Paul Felder. Den finde ich eigentlich per se jetzt erstmal interessant, weil Paul Felder hat ja eigentlich immer sehr gute Ansätze gezeigt. Und bei Francisco Trinaldo habe ich immer noch das Gefühl, da geht noch was. Ich weiß nicht warum. Jedes Mal denke ich mir, da geht noch was. Der gewinnt zwar seine Kämpfe, aber man hat immer das Gefühl, dass das noch nicht sein volles Potenzial ist, das er uns da zeigt. Und dann stelle ich immer fest, aber der ist doch schon so alt. Ich weiß gar nicht, wie alt der jetzt ist, aber der ist schon weit über 35, oder? Er ist 38. 38. Ja, gut. Dann weiß ich nicht, ob da noch mehr geht. Aber hast du bei dem auch mal das Gefühl, dass der ein bisschen zurückhält? Er hat halt diesen Kampfstil, den haben wir bei Schlagkraft immer mit Gleison Thibau verglichen. Ja. Er nimmt dich zu Boden, verprügelt dich da, lässt dich wieder aufstehen, nimmt dich wieder zu Boden, verprügelt dich. Er hat jetzt in seinen letzten Kämpfen aber immer wieder Fortschritte gemacht, was den Stand-up anging. Ja, da hat er durchaus, also ich glaube auch, er kann mehr, als er zeigt. Und das reicht halt auch, um halt die Kämpfe, die er gewinnt, halt zu gewinnen, auf einem gewissen Niveau. Aber die Frage ist halt, ob er den nächsten Schritt machen kann. Ich weiß jetzt nicht mal, ob Paul Felder unbedingt der nächste Schritt ist, weil wenn du dir ansiehst, wen er so besiegt hat in den letzten 2 Jahren, und ist ja wirklich im Lightweight 6 Kämpfe unbesiegt. Und ich lehne mich nicht weit aus dem Fenster, wenn ich glaube, ich weiß nicht, ob das überhaupt noch jemand anders im Lightweight ist, in der UFC 6 Kämpfe unbesiegt. Im Lightweight 6? Ja, Habib. Ja, klar. Aber sonst glaube ich keiner. Hat sich auch schon länger nicht mehr auf Gegner gelegt, das stimmt. Das Anjos, Alvarez, die haben alle Niederlagen in dieser Zeit eigentlich gehabt, aber von daher. In der Division ist es natürlich extrem schwer, so eine Winning Streak. Ja, klar. Deswegen, also, du musst ihn halt wirklich mal jemanden vorsetzen, der ihn fordert. Und ich glaube nicht, dass Paul Felder das ist. Auch wenn Paul Felder natürlich immer gute Ansätze zeigt, aber er übertreibt es dann halt auch. Wenn ich mir diesen Kampf zum Beispiel angucke gegen Edson Barboza, wo er die ganze Zeit versucht hat, Spinning Backfist zu zeigen, als ersten Schlag, statt ihn im Kreis gedreht hat, dann ist er von Cruikshank outstrikt worden und hat ihn dann zu Boden genommen und submitted. Das ist auch nicht das Gelbe vom Ei gewesen irgendwo. Auch wenn er halt sehr viel Hype hatte, nachdem er dieses Spinning Backfist da hatte. Aber da muss ich dich gleich unterbrechen. Ist das nicht wahnsinnig naiv von einem Kämpfer, der einmal, oder in dem Fall via Spinning Backfist gewinnt, dann direkt im nächsten Kampf nur auf diesen Schlag zu setzen? Ich meine, so dumm kann man doch überhaupt nicht sein eigentlich. Ja. Das muss einem doch klar sein, dass der Gegner das 5000 Mal gesehen hat und sich gedacht hat, okay, also wenn er da einen gewissen Stand, eine gewisse Haltung annimmt, dann aufpassen auf seine Spinning Backfist, da wird er drauf setzen. Also das finde ich extrem naiv. Ja. Ja, und dann Edson Barboza, ne? Der schon als ein oder andere Mal gestreckt hat. Der noch 5-mal schneller ist als du, weil das kommt ja noch dazu. Ja, der sieht ja auch diese Körperhaltung, diesen Ansatz der Drehung. Da hat ja Edson Barboza schon 3-mal einen Kopf abgeschlagen, bis der sich gedreht hat. Das war halt auch so ein Kampf, wo halt, ich glaube, Joe Rogan, der sieht das ja auch, ne? Der callt das ja auch immer, wenn du dann halt irgendwie eine Spinning-Aktion zeigst. Ja. Und es war halt ziemlich albern, ne? Und er ist Fight of the Night geworden. Die erste Runde war, glaube ich, noch einigermaßen ansprechend, aber danach hat es halt sehr nachgelassen. Und ja, ich weiß nicht, was da. Vollfelder hat ziemlich viel Hype gehabt, dann ist er da ein bisschen runtergekommen. Und ja, er muss mal gucken. Ich meine, er ist auch schon 32 und gerade erst in die UFC gekommen, so ungefähr. Und ja, mal gucken, ne? Ja, also der Kampf interessiert mich per se auch. Der nächste übrigens auch. Thiago Santos gegen Eric Spicely. Ja, so wird er, glaube ich, ausgesprochen. Ich mag halt Thiago Santos. Das ist einer meiner Lieblingskämpfer. Und den anderen Vogel, ich weiß, der hat, glaube ich, bislang einen Kampf in der UFC bestritten. Oder war das so einer? Sagt mir auf jeden Fall irgendwas. Ich weiß aber nicht, woher ich ihn kenne. Der hat gegen Sam Alvey verloren. Deswegen kennt man ihn. Weil Sam Alvey-Kämpfe bleiben immer im Kopf. Vor allem, wenn er via Guillotine-Choke gewinnt. Ja. So was nehme ich. Und Thiago Santos, ich finde den phänomenal, den Typen. Das ist auch so jemanden, dem würde ich einfach noch einen Ticken mehr Skill wünschen. Weil ich habe das Gefühl, dass der per se erstmal alles hat. Aber ja, auf diesem hohen Niveau hilft es halt nicht nur irgendwie zu trainieren wie ein Ochse, den Körper zu haben, sondern du brauchst auch Talent. Und weißt du, wie sich das für mich gerade anhört? Ja? Das hört sich für mich an wie Uriah Hall 2.0. Man kann es so sagen, wobei ich behaupten will, dass Thiago Santos eher abgeliefert hat bislang. Auch wenn er gegen Uriah Hall verloren hat, aber so insgesamt in seiner UFC-Karriere, behaupte ich, war Thiago Santos der erfolgreichere Kämpfer. Allein an den Siegen mache ich das jetzt fest. Der hat Und Uriah Hall hat Giga Musasi besiegt. Das stimmt. 5 UFC-Siege, 5-3 ist Thiago Santos. Also ja, ich mag ihn halt unglaublich gerne kämpfen sehen, weil er eigentlich immer Action verspricht und meistens Knockouts. Das ist es ja gerade, ne? Dieser Knockout gegen Steve Posse oder was es war, ziemlich brutal. Aber du musst halt sehen, Middleweight ist keine so gute Division und er ist halt auch kein so guter Kämpfer. Aber wenn er halt gewinnt, gewinnt er halt spektakulär. Das ist es halt. Das reicht dann für mich aus, das reicht, klar. Und Uriah Hall, wenn der gewinnt, dann gewinnt er halt scheiße. Meistens. Ja, irgendwelchen Stinkern. Ja. Aber Thiago Santos ist jemand, der ist immer für einen spektakulären Knockout gut, vielleicht auch wie Paul Felder so ein bisschen. Aber der wird halt nie die UFC-Karriere machen, dass er halt irgendwie Contender wird oder Top 10 Middleweight, das glaube ich halt nicht. Der soll mich einfach nur belustigen weiterhin im Octagon. Ja. Genauso wie Gotofredo Pepe, den mag ich auch sehr, aber ich glaube, gegen Mike Della Torre, da wird es, glaube ich, echt. Das wird schwierig für ihn, weil dieser Della Torre ist so, was sein Wrestling angeht und diesen Grinder-Stil, den hat der schon drauf, glaube ich. Und das könnte ein Problem werden für so einen Gotofredo Pepe. Oder der jagt ja halt original wieder das Knie in die Fresse und das Ding ist nach, weiß ich nicht, 35 Sekunden beendet oder sowas. Ja, oder der springt dich halt an mit einem Flying Triangle oder sowas. Ich meine, er hat gegen den ultimativen Grinder gekämpft, gegen Darren Elkins, den ich halt immer fordere, wenn ich Hype Trains beenden will. Dieser Darren Elkins ist halt der unfassbar unspektakulärste Kämpfer aller Zeiten. Ja. Hast du nicht letzte Mal erzählt, der hatte die meisten UFC-Kämpfe ohne Bonus, ja. Genau. Das ist Darren Elkins. Und der lag halt die ganze Zeit auf Godofredo Pepe drauf und der hat halt auch von unten sehr viel versucht, ihn zu submitten und so weiter. Und ich weiß nicht, ob Mike Della Torre dafür anfällig ist, dass Godofredo Pepe ihn halt vom Rücken submitten kann. Das könnte ich mir halt gut vorstellen. Oder er knockt dich halt spektakulär aus im Stand. Aber diesen grindenden Stil, dich an den Käfig drücken, den Kampf hässlich machen, das liegt Godofredo Pepe nun überhaupt nicht. Ja, er muss wahrscheinlich schauen, dass er relativ früh irgendwie ein paar gute Treffer landet, sodass das Mike Della Torre auch so ein bisschen Angst, vielleicht nicht Angst, aber Respekt davor bekommt, in so Situationen oder so eng an seinen Gegner ranzukommen und so. Ich bin gespannt auf diesen Kampf, weil mich interessiert, wie Mike Della Torre diesen Kampf angeht und weil bei Pepe halt immer so diese Möglichkeit eines spektakulären Knockouts im Raum steht. Also das ist auch ein Kampf, den finde ich auch wiederum per se interessant, aber ja, reicht halt immer noch nicht, um die Karte jetzt irgendwie großartig zu finden. Gilbert Burns, auf den freue ich mich auch, weil, ja, ist, glaube ich, auch jemand, dem man dabei zuschauen kann, wie er besser wird, nach und nach, aber mittlerweile möchte ich behaupten, dass die Vorschusslorbeeren ein bisschen zu groß oder hoch, wie sagt man denn da, waren. Ich meine zu erkennen, dass der ein sehr, sehr guter Kämpfer ist. Du kannst ja gleich mal mich da berichtigen, ob ich das falsch sehe. Aber dass es für ihn nicht für die Spitze im Lightweight reichen wird, sondern das wird eher so ein Top 10 bis 15 Kämpfer, so ungefähr. Mhm. Er hat halt zwei Probleme. Erstens, er ist so ein, wie soll ich sagen, Jiu-Jitsu-Kämpfer alter Schule. Die legen halt irgendwie überhaupt keinen Wert auf alle anderen Disziplinen des MMA, sondern nur auf ihr Jiu-Jitsu und berufen sich so darauf. Und die zweite Sache ist halt, er ist halt Lightweight-Kämpfer. Ja. So, und da musst du schon außerordentlich gut sein, um es da nach oben zu schaffen. Wenn du jetzt Heavyweight, Light Heavyweight, Middleweight bist, dann ist so ein Skillset, das er hat, durchaus möglich, dass du da weit, weit nach vorne kommst. Aber bei Gilbert Burns glaube ich jetzt nicht. Er ist in der Lage, jeden zu besiegen, ohne jeden Zweifel. Aber er ist halt auch in der Lage, gegen jeden spektakulär zu verlieren. Mit nicht viel Aufwand. Und ja, das ist es halt. Wenn er den Kampf nicht zu Boden kriegt, hat er eigentlich schon verloren. Exakt. Und man hat auch gesehen, dass er sich gegen so Kämpfer wie einen Alex Oliveira schwer getan hat. Als Oliveira zum ersten Mal in der UFC gekämpft hat. Da hat man ja noch gar nichts von dem gewusst. Als man den Vogel gesehen hat, dachte man so, ja gut, ey, weiß gar nicht, was der hier will. Und dann hat er Gilbert Burns fast besiegt. Und Burns hat ja irgendwie kurz vor Schluss dann in der dritten Runde noch diesen Armbar ausgepackt. Was mich jetzt gerade noch so überrascht, dass Gilbert Burns schon 30 ist. Ja. Ich dachte, der wäre viel jünger. Also wenn du mich jetzt vorher gefragt hättest, hätte ich gedacht, so 24. Na gut, dann ist der Zug aber fast schon abgefahren. Ja. Also umso älter du wirst, umso mehr verlierst du die Geschwindigkeit. Natürlich seine Jiu-Jitsu-Skills, die will ich nicht in Abrede stellen, aber so ein Kampf beginnt halt nur mal im Stehen. Wer ist 5 Euro ins Phrasenschwein damit? Oder 3, ich weiß gar nicht, was das momentan kostet. Also da bin ich jetzt überrascht. Aber per se auch wieder so ein Kampf, Gilbert Burns, verfolge ich einfach gerne. Kann ich auch mitleben. Ja? So, jetzt wird's ein bisschen schwieriger. Michinori Tanaka gegen Haniyaya. Ja. Kannst mich mal mit jagen mit dem Kampf. Pastor, du kannst gerne was dazu sagen, aber ich nicht. Nee. Mir ist der egal. Mir wäre schon ja. Gilbert Burns gegen Michael Prosperis egal gewesen. Ja, da ist es halt, weil mir bleiben solche Kämpfer immer sofort in Erinnerung, wenn die in der letzten Minute oder kurz vor Ende des Kampfes dieses Kampfgeschehen nochmal komplett auf den Kopf stellen können. Das ist halt dann ein Kämpfer, da weiß ich, es lohnt sich, seine Kämpfe anzugucken. Ich kann mich auf den Kampf immer freuen, weil der wirklich bis zur letzten Sekunde auch mal noch was auspacken kann, mit dem du jetzt nicht rechnest oder so. Gerade so Jiu-Jitsu-Kämpfer, wenn dann die Gegner müde werden, dann sind die einfach auch anfälliger für den einen oder anderen Griff, sage ich jetzt mal. Und das macht die Kämpfe dann für mich interessant. Deswegen freue ich mich auf Kämpfe mit Gilbert Burns. Aber ich gebe dir recht, es kann halt auch genauso ein Kampf werden, der über 15 Minuten relativ langweilig zu beobachten ist, und dann kriegst du so eine 29-28 Decision, die keine Sau interessiert. Das ist natürlich auch möglich. Decision, ja. Am besten noch, genau. Mit einmal 30-27 für den Verlierer. Genau. 27-30 und 29-28. Dustin Ortiz gegen Jussier, der heißt ja nicht Formiga eigentlich. Warum steht denn hier der Silver bei Sherlock? Ja, der heißt natürlich Jussier Formiga. Unglaublich, dass der Kampf wo ist denn der bei der UFC gelistet? Das ist noch nicht mal der Fight Pass Prelim Main Event. Nein, das ist der vielleicht zweit- oder drittbeste Kampf am Abend. Der zweitbeste, würde ich so sagen, oder? Von den ja, vermutlich, ja. Also Ortiz ist definitiv, der hat ein bisschen Pech gehabt in seinen letzten Kämpfen, ist aber auf jeden Fall einer, der doch ein gewisses Potenzial hat, guter Kämpfer. Und Formiga, auch merkwürdig, der gewinnt halt alles, aber ist überhaupt nicht im Gespräch, irgendwie mal einen Titelkampf zu bekommen, was eigentlich Wahnsinn ist. Denn man sagt ja immer so, ja, ich weiß auch nicht, also es fehlen uns irgendwie die Contender in dieser Division, in der Flyweight Division, aber da gibt's halt so einen Formiga, der bis auf den Cejudo-Kampf davor sehr dominant, ja. Der ist halt wirklich ein außergewöhnlich guter Jiu-Jitsu-Kämpfer, der vielleicht viele, oder es gibt Leute, die sagen, er hat die beste Backmount im Business. Und das Problem ist halt, mit Henry Cejudo hast du halt einen olympischen Ringer, den er halt nicht zu Boden kriegt, und dann verliert er halt. Aber wie du schon sagst, warum buchst du ihn gegen Cejudo, wenn du Leuten wie, ich weiß nicht, Chris Carriasso einen Title-Shot gibst oder Kuti Horiguchi viel zu früh, dann kannst du auch Jussier Formiga wirklich einen Title-Shot geben, ohne dass er gegen Cejudo kämpft, weil jetzt hast du ja auch wieder keinen. Jetzt musst du eine Tough-Staffel dafür haben, dass sie einen Herausforderer auskämpfen. Ja, dann hättest du auch Formiga einen Titelshot geben können. Wollten die Wilson Hayes vor Formiga einen Titelkampf geben. Genau, dabei hat Formiga Wilson Hayes besiegt. Ja. Also Aber der Kampf interessiert mich sehr. Ich glaube, der könnte gut werden. Der könnte gut werden. Da habe ich Lust drauf. Eric Silver gegen Luan Chagas. Ja. Ist auch ein Kampf. Ja. Ist ein Kampf. Alan Patrick, der ja merkwürdig aussieht, gegen Stephen Ray. Das ist so ein Ariel Helwani Fan. Also Helwani, es ist so ein Helwani Freund. Helwani findet den gut. Alan Patrick habe ich immer live gesehen, habe ich überhaupt keine Erinnerung. In Berlin. Ja, natürlich. Den musst du doch, da musst du dich da auch gefürchtet haben, als du den das erste Mal live gesehen hast. Alan Patrick. Ja, der sieht ja schon ein bisschen merkwürdig aus, finde ich. Was sieht aus wie so ein Brandopfer. Ein bisschen, als ob die Nase weggebrannt ist. Der hat aber alles gewonnen, bis auf Meyerbeck Taisumov. Berliner. Das war gerade in Berlin, da hast du ihm natürlich gar kein Glück gebracht. McDessie besiegt. Ja. So. Ja. Naja, gut, dann kämpfen wir. Das ist das Bild bei Shadow. Ah, doch. Ja, okay. Ja. Lass mal kämpfen. Also. Ja. Stephen Ray, da gebe ich auch einen Fuck drauf auf solche Affen. Vincent Luke. Ach, der Rest ist mir scheißegal. So, leck mir am Arsch hier mit dem ganzen Dreck. Könn mich mal. Muss er die Karte nicht toll finden. Das ist wieder so eine Scheißkarte. So, Punkt. Und genauso wie die Kacke da letzte Woche. So. Und wenn es auf Run Fighting dann nicht funktioniert, dann gibt's auch wieder Haue oder auf dem Fight Pass. Jetzt pass mal auf, jetzt haben wir den Rotz hier hinter uns. Muss noch gucken. Ich wollte noch irgendwas anderes. Ach, genau. Weißt du, was mich noch interessiert? Und zwar, hast du das mit Quinta mitbekommen, dass er den Kampf abgesagt hat, weil er gesagt hat, die Kohle stimmt nicht, mehr oder weniger. Und ja, habe ich bekommen. Jetzt ging's ja dann schon los. Ja, da haben ja alle recht. Die kriegen alle viel zu wenig. Und das, jetzt muss ich mal bisschen naiv auch fragen. Ja. Diese Verträge, die werden ja im Vorfeld ausgehandelt. Ja. Zwischen Kämpfer und oder Management des Kämpfers und der UFC. Ja. Und jetzt ist es ja nicht so, dass das wahnsinnig überraschend ist für die Kämpfer, wenn sie dann mitgeteilt bekommen, sie kriegen das und das. Denn wie gesagt, das wurde ja vorher so ausgehandelt. Ja. Ja, wie entsteht denn dann jetzt so eine Situation, frage ich mich. Kann ich hier ganz genau sagen. Weil ich mich nämlich einmal in meinem Leben mit einem Artikel länger befasst habe. Und das war genau diese L.A. Quinter-Geschichte. Das Problem ist, er hat seit anderthalb Jahren nicht mehr gekämpft. Und er hat einen 4-4-Kampf-Deal, glaube ich, gemacht. Und zu der Zeit gab es noch keinen Reebok-Deal, als er diesen Deal ausgehandelt hat. Ich glaube, er kriegt 26-26, wenn ich mich nicht irre. Und hat damals viele Sponsoren gehabt. Und er sagt, das, was er jetzt kriegen würde von Reebok, $5,000, hat er früher mehr von einem einzelnen Sponsor bekommen. Und das ist auch, das glaube ich nicht, ist nicht unrealistisch, was er da sagt. Wenn Brandon Schaub sich da hinstellt und sagt, er ist Millionär an seinen Sponsoren geworden, dann nehme ich ihm das nicht unbedingt ab. Das nehme ich ihm nicht ab. Bei L.I.R. Quinter sehe ich das ein bisschen anders. Und er unterschreibt diesen Deal halt, weil er weiß, er macht einmal, keine Ahnung, ob das stimmt. Angenommen, er gewinnt und kriegt 52.000 davon und er kriegt dann nochmal 25.000, sagen wir mal, von seinen Sponsoren. Dann ist das halt was anderes, als wenn er jetzt noch 5.000 von seinem Reebok-Deal kriegt. Dann fehlt ihm halt einiges. Weil wie oft kannst du kämpfen als Kämpfer? 2-3 Mal im Jahr? Maximal. Ich meine, du kannst dich natürlich hinstellen wie Ross Pearson und einen Kampf nach dem anderen verlieren und dann kämpfst du halt irgendwie, der ist ja jetzt 4-mal gekämpft und hat auch einen Kampf in Belfast, jetzt 1-3. Das kannst du natürlich machen, würde ich jetzt aber nicht empfehlen. So, er hat diesen Deal unterschrieben zu einem Zeitpunkt, wo es keinen Reebok gab. Und er hat halt mit diesen Mehreinnahmen durch Werbung gerechnet. Musst du halt noch machen. Und er war gerade auf einem aufstrebenden Ast und hat jetzt halt das Problem damit. Außerdem war er nicht in der Lage, in den nächsten drei Kämpfen einen Post-Fight-Bonus zu kriegen, weil er hat nämlich 3 Strikes bei der UFC gehabt. Ja, der eine Strike, ja, erzähl mal. Der erste Strike war Hotelzimmer demoliert. Sarah Longo, gut, kann passieren, ist jetzt nicht die feine Art, aber meinetwegen. Zweite Strike ist, er hat geflucht bei seinem Post-Fight-Interview. Ja, dieses berühmte Are you fucking booing me, oder was er da gesagt hat. Ja. Und der dritte Strike war, er ist nicht zum UFC Fighters Summit gegangen, zu diesem Gipfel. Und dazu muss man sagen, er wohnt in New York und musste halt nach Vegas fliegen. Ich habe das selbst mal geflogen, das sind 4 Stunden. Eine Tour plus dann nochmal die 3 Zeitzonen, die du dadurch fliegst. Ist also nicht mal eben so ein Inlandsflug, wie du, wenn du hier von, was ist das Maximum, was du fliegen kannst, Hamburg, München oder so. Ja, eine Stunde 15. Stunde 15 maximal, ne? das ist halt was anderes. So, das ist halt anstrengend. Ihm fehlt, er sagt, er hätte dann kein Training gehabt da, nur mittelmäßiges Training wäre eine Woche außer Gefecht gewesen sozusagen. Was und hat er gemacht? Hat sich gerade auch auf den Kampf vorbereitet. Genau. Ja. Was hat er gemacht? Er hat gesagt, okay, ich verdiene mir ein bisschen was nebenbei mit meiner, weil er Unterricht gibt auch irgendwie bei Sarah Longo, weil er hat dann seine ganzen Trainingspartner und sein Training vor sich und dann hat er nicht diese Woche durch und hat sich bei der UFC entschuldigt. Die haben gesagt, ist okay. Hat dann aber den Fehler gemacht, dass er irgendwann ein Foto vom Strand gepostet hat. Und das, dann hat Der hat aber bei der UFC sich nicht nur entschuldigt, sondern er hat bei der UFC auch gesagt, dass er nicht kommen könnte, weil er krank ist. Ja gut, kann ja sein. Naja, aber das ist ja ein wichtiger Bestandteil jetzt seiner Ausrede, weil jetzt kommt nämlich das, was er dann gemacht hat, was du gerade erzählen wolltest. Er hat ein Foto am Strand gepostet. Ja, das ist natürlich schon ein bisschen dämlich. Das ist, auf jeden Fall ist das dämlich. Aber ob die UFC jetzt hingeht und nach diesen 3 Strikes, die sie ja im gegeben haben, die Möglichkeit nimmt, noch 50.000 oder 60.000 Dollar, wie auch immer, wie viel sie auch mal zahlen. Das ist auch bescheuert, gar keine Frage. Das ist wirklich der letzte Scheiß. Ja, ne? Sowas macht also man das, einfach das, nicht. Ja. Dass sich L.A. Quinter da natürlich ziemlich daneben benommen hat, okay. Dass der UFC das nicht gefällt, okay. Aber der Punkt ist halt, ich finde auch diese Bonusgeschichte muss man eigentlich mal überdenken. Weißt du, dass du eigentlich von deinen Kämpfern dadurch erzwingen willst, in Anführungsstrichen, dass sie mehr Risiko eingehen sollen in einem Kampf, ihre Karriere eher aufs Spiel setzen sollen, denn es gibt bestimmt Kämpfer, die das im Hinterkopf haben und unter Umständen auf den Bonus vielleicht nicht unbedingt angewiesen sind, aber dass der sehr gelegen käme und dann riskieren die vielleicht mehr, als sie müssten, sonst könnten sie den Kampf gewinnen, so riskieren sie vielleicht was, um so einen Bonus zu bekommen und das Ding geht vielleicht nach hinten los. Es wäre doch eigentlich sinnvoller, das Geld den Kämpfern so zukommen zu lassen. Wenn du 12 Kämpfer hast und 150.000 Dollar zu vergeben hast, dann kriegst du, was weiß ich, jeder 12.000. Von mir aus 10.000 Dollar mehr, also kannst ja auch 120.000 dann machen. Ah, nee, gerade bei den Leuten in den unteren Regionen, die ja statistisch gesehen sowieso viel weniger Bonus kriegen, sowieso schon. Ich glaube, Joel Romero war einer derjenigen, die einen im Opener der gesamten Card mal überhaupt einen Bonus bekommen haben. Als einziger ever. Ja. Oder so, ich weiß nicht, ob mittlerweile einer dazu gehört. Damals war es aber irgendwie der Erste, der wirklich als erster Kampf mal einen Bonus bekommen hat. Deswegen. Ja. Ich verstehe, wie gesagt, ich verstehe jedes Argument, das du da jetzt aufgeschlüsselt hast. Ich verstehe auch den Unmut von L.A. Quinter, das möchte ich überhaupt nicht in Abrede stellen. Und ich mag ihn ja auch. Es ist auch ein Kämpfer, auf den ich mich immer freue. Sowieso die ganzen Sarah Longo-Leute, die finde ich alle großartig, gar keine Frage. So, aber der Punkt ist für mich ganz einfach, dieser Vertrag, der steht so. Und man weiß, Reebok gibt's jetzt nicht erst seit gestern, es gibt's seit einem Jahr. Und jetzt kann man doch im Vorfeld, muss man da tätig werden. Da kannst du doch nicht so weit die Verhandlungen schon fortschreiten lassen, dass der Kampf mehr oder weniger schon angekündigt wird. Ich weiß, das kam nicht von der UFC, sondern von umliegenden Quellen. Aber es war ja schon sehr final fortgeschritten. Und dann komme ich auf einmal um die Ecke und sage, nee, fuck you, ich trete nicht für die und die Summe an. Entweder ihr gebt mir mehr oder ihr habt halt Pech. Und das ganze Camp steht da mehr oder weniger hinter mir. Die neueste Kampfabsage kommt von Gian Villante, auch jemand aus dieser Region, der sich angeblich zwar nur verletzt haben soll, aber entstehen natürlich jetzt die Gerüchte, dass Villante da seinem Kumpel zur Seite steht und jetzt auch den Kampf abgesagt hat, um die UFC sozusagen zu bestrafen. Also dieses ganze Ding, was da jetzt in Gang kommt, ist zwar einerseits überflüssig, aber auch gleichzeitig unnötig, weil ich glaube, dass man das im Vorfeld auch so ein bisschen, ich sag mal ganz plump abchecken kann. Wobei man sagen muss, dass L.A. Quinter ja auch gesagt hat, sein Manager habe versucht mit sag doch mal, wie er heißt, der kleine Zwerg, Joe Silva zu sprechen, um mehr Geld rauszuschlagen, und Joe Silva hat dann so gesagt, nee, fick dich, wenn der Typ das nicht mitmacht, dann schmeißt man halt raus, also da muss Joe Silva wohl auch wenn sie ihn rausschmeißen würden, könnte er bei Bellator Geld verdienen gehen, aber die schmeißen die ja nicht raus. Ja, aber mehr Geld kriegt er auch nicht. So, die ja, wissen aber schon. Es hat ja schon funktioniert bei Leuten, diese Taktik. Nate Diaz hat viel mehr Geld bekommen mit dieser Taktik. Leo Tomachida hat einen besseren Vertrag bekommen mit dieser Taktik. du musst, wie gesagt, sehen, es ist, glaube ich, für jemanden, der aus New York kommt, das allergrößte, worauf du immer hinarbeitest, im Madison Square Garden zu kämpfen. Und wenn er das aufs Spiel setzt, dafür, also dass er da dann nicht antritt, weil ihm das wirklich so wichtig ist mit dem Geld, dann kannst du davon ausgehen, dass es ihm wirklich sehr, sehr wichtig ist. Und was noch dazu kommt, ist, ja, jetzt habe ich den Faden verloren. Was soll ich jetzt sagen? Ich kann vielleicht so zurückholen, dass du hast gerade 205 allgemein angesprochen, wie wichtig die Card ist für die Jungs, für die ganzen Jungs aus der Region, New York, New Jersey, alle, die wollen alle auf dieser Card vertreten sein und jetzt klappt's wahrscheinlich nicht. Ja. Ich habe so langsam das Gefühl, dass 205 total nach hinten losgeht. Dieses extrem große und wichtige Event für die UFC. Ich kann es nicht nachvollziehen. Mir ist es scheißegal, wo der Octagon steht. Ist fünf Jahre zu spät. Das damals kommt noch dazu, ja. Damals wäre es noch eine riesen Geschichte gewesen. Jetzt ist das völlig egal, ob das in Hidalgo steht oder im Madison Square Garden. Das macht für mich überhaupt keinen Unterschied. Aber wie gesagt, das ist halt für New Yorker ist das halt eine emotionale Sache. Das kann ich nachvollziehen. Aber was ich noch sagen wollte ist, weiß man, dass das wirklich so weit vorgeschritten ist? Oder sagt die UFC das? Weil die UFC hat schon zum Beispiel, den Kampf haben sie jetzt, glaube ich, wieder gebucht, Alex Gustafsson gegen Little Nock, da haben sie einen Kampf bekannt gegeben und Little Nock hat angerufen und gesagt, hör mal, ich bin verletzt, warum gibt ihr mir einen Kampf? Und sagt, ich habe den Kampf schon angenommen. Die UFC hat den Quinter-Kampf noch gar nicht bestätigt gehabt. Das war so eine Nummer, was weiß ich, irgendwie Fox Tonight oder so, UFC Tonight oder sonst, irgend so ein Twitter-Account hat gesagt, hier, der Kampf gut, aber das UFC Tonight ist ja die UFC eigentlich. Ja, ich weiß nicht, ob es UFC Tonight war. Es kann auch sein, dass es Ariel Helwani war. Also irgendwann schwöre ich, das kann ich jetzt hier schon mal sagen, irgendwann mache ich eine Sendung, da schimpfe ich nur über Ariel Helwani. Ich hasse diesen Menschen so unfassbar, diese schleimige. So, und bei 205 habe ich ja jetzt, auch New Yorker mittlerweile. Das ist eine dumme Sau, ist das vor allem. Bei 205 habe ich das Gefühl, dass es jetzt so ähnlich langsam wird wie 200. So richtig kriegen sie nichts gebacken. Die wichtigen Lokalmatadoren, die springen alle ab, verletzt oder weil sie zu wenig Geld bekommen. Der Whiteman-Kampf ist noch nicht final bestätigt. Ja, selbst wenn, der wird sich eh verletzen. Das kommt noch dazu, genau. Vor allen Dingen Yoel Romero, der wird vorher noch wegen irgendwas positiv getestet. Ja. So, dann hast du jetzt gerade dieses Theater mit McGregor, der 20 Millionen will. Genau, das ist auch so ein Ding. Da wird auf einmal behauptet, das fand ich, dass das überhaupt jemand glaubt. Also jetzt frage ich dich mal, glaubst du wirklich, dass die UFC bei, jetzt gehen wir mal davon aus, sie haben McGregor diesen Kampf nicht gegeben, warum auch immer, ja? Und jetzt geht's um den Kampf zwischen Khabib Nurmagomedov und Eddie Alvarez. Ja. Glaubst du wirklich, dass die UFC sagt, ey, wenn du bis Mittwoch nicht unterschrieben hast, um die und die Uhrzeit, machen wir es nicht. Ist scheißegal, fick dich, machen wir nicht. Das glaube ich in 100 Jahren nicht, dass der Kampf zwischen Nurmagomedov und Alvarez deswegen nicht zustande gekommen ist für 205, weil irgendeiner vergessen hat, rechtzeitig zu unterschreiben. Ich glaube, dass man damit versucht, Conor McGregor noch so ein bisschen aus der Reserve zu locken, dass der sagt, ah, ich muss da eigentlich dabei sein. Ich glaube, dass Conor McGregor das egal ist. Dem kann es auch egal sein. Ich glaube, der will einfach nur richtig viel Kohle verdienen. Alles andere ist egal. Conor McGregor kann bei UFC Hamburg antreten. Und zwar gegen Dennis Siver. Und es wird das größte Event für die UFC ever. Rematch. Jetzt sei ruhig, du bringst dir auf Gedanken. Unfinished Business. Oh ja, ganz für uns. Und Conor McGregor kommentiert dann auch noch fürs irische Fernsehen. mit so einem Umhängemikro. Ja. Nee, aber es ist ja wieder so ein Machtkampf zwischen der UFC und zwischen Conor McGregor. Und eigentlich, das muss man jetzt eigentlich so sehen, dass es kein Machtkampf zwischen der UFC und Conor McGregor ist, sondern eher zwischen Conor McGregor und WME. Das ist wohl eher das Problem bei der ganzen Geschichte. Die Frage ist halt, weiß diese neue Firma überhaupt den Wert, den Conor McGregor für die UFC hat? Weil ich glaube, mit 202 hat er den Pay-Per-View-Rekord von 100, UFC 100 gebrochen, so wie es aussieht, ne? Der hat zweimal hintereinander den Rekord gebrochen. 2-0, was war das? 3? Nee, 202 und 197 waren beide. Ach, hat der auch 1,6 Millionen Buys gezogen, oder ja, was? Ja, 1,68 sogar. Ach so, ja gut. Ja, also das sind die, wie gesagt, zwei. Ohne die jeden Zweifel ist das der größte Star, den die UFC hat. Und natürlich fordert er die Kohle, weil Conor McGregor ist nicht dumm. Conor McGregor kennt seinen Wert für die UFC. Und ich meine, die Fertitas haben sich da ja so ein bisschen mit ihm angelegt für UFC 200 und im Nachhinein, glaube ich, muss ich dich unterbrechen. Wirklich leid, dass sie es nicht geschafft haben, ihn auf die Karte zu stellen. Ja? Angeblich lag es nicht an den Fertitas. sondern? Die Gerüchte besagen, dass zu dem Zeitpunkt schon WME stark involviert war. Und die gesagt haben, Moment, Moment, Moment, den Quatsch machen wir nicht mit. Und dann gab es wohl, wie gesagt, das liest man halt dann so im Internet, dann gab es wohl intern praktisch so eine Auseinandersetzung zwischen den WME-Leuten und den Fertidas. Und dann hat man sich letzten Endes eher in Richtung WME bewegt, weil die natürlich die neuen Besitzer sind, werden, wie auch immer. Dass Conor McGregor nicht bei UFC 200 gekämpft hat, lag nicht allein an den Fertidas, sondern auch da soll WME schon mitgespielt haben. Und jetzt haben wir wieder so einen Fall und sie erkennen wieder den Wert nicht. Nur mal so zum Einschätzen. Wenn Conor McGregor bei der New York Card dabei ist, verdient die UFC Minimum 100 Millionen Dollar. Das ist das, was so kolportiert wird. Minimum 100 Millionen. Wenn Conor wirklich 20 Millionen verlangt, plus die Pay-Per-View-Preis, sind wir von mir aus bei 30 oder so. Das ist für die UFC 100% verschmerzbar, weil wir reden, wie gesagt, hier vom Reingewinn von 100 Millionen. Das wäre so naiv, diesen Kampf nicht stattfinden zu lassen bei UFC 205, weil du einfach in gewisser Weise mit dem Feuer spielst. Es ist gut möglich, sehr, sehr gut möglich, dass Nurmagomedov gegen Alvarez ausfällt. Das ist zum einen wahrscheinlich realistischer, als dass Nurmagomedov gewinnt, aber das ist gut möglich, dass Nurmagomedov Alvarez besiegt, und ich behaupte einfach, dass Conor McGregor viel bessere Chancen gegen Alvarez hätte als gegen Nurmagomedov. Und das ist hundertprozentig. So, und das Risiko würde ich doch aus dem Weg gehen, indem ich jetzt diesen Kampf ansetze. Du hast einen guten Trash-Talk, die beiden Coaches bekriegen sich schon auf Twitter und so. Das ist so geil, hast du gesehen? Dass er ihn geblockt Hashtag hat. Irish Edmund. Beste Hashtag, das ich jemals gesehen habe. Irish Edmund. Ja. Das ist gut. Das gefällt mir. Nee, ja. Aber du hast eigentlich schon alles vorbereitet und du hast unter Umständen den mega Payoff, dass Conor McGregor wirklich mit beiden Gürteln dasteht und seine große Show weitergeht, weil eins steht fest, wenn er diesen Kampf gewinnt, der nächste Pay-Per-View wird nochmal einen oben drauf setzen. Es ist ja auch völlig egal, ob Conor McGregor verliert. Du hast ja gesehen, dass ihm das überhaupt nicht schadet. Das verstehen die Leute ja nicht. Wenn du so groß bist wie Conor McGregor, dann schadet dir auch eine Niederlage nicht. Also eine mit Sicherheit nicht. Vor allem, wenn du die, so wie jetzt in dem Fall, direkt wieder ausmerzt. Im Gegenteil, da hilft das vielleicht sogar noch, dass jetzt die Leute noch mehr sozusagen diesen Hype glauben, den Conor McGregor schon seit längerem ausgelöst hat. Nur ich frage mich halt, warum die UFC so ein bisschen, also früher hat die UFC für mich ausgezeichnet, dass die Kämpfe gebucht haben, die Fans wollten. Das war immer so ein Qualitätsmerkmal der UFC. Die machen im Endeffekt das, was die Fans wollen. Also gerade für mich als verschmähten WWE-Fan war das halt immer so, das war so toll, weil als Wrestling-Fan war es immer so, du hast immer gedacht, der muss doch eigentlich im Main-Event gegen den kämpfen, und du kannst das ja da, wie die meisten wahrscheinlich wissen, beim Wrestling auch wirklich so hindrehen, dass das so kommt. Ja, naja, man sagt das jedenfalls. Ach so, okay. Und nie hat das funktioniert. Und dann komme ich als neuer Fan in die UFC und sehe, hey, alle fordern irgendwie den und den Kampf, und dann machen die den. Also das fand ich immer so geil. Und jetzt bei Conor McGregor oder bei diesen Cards, die eigentlich so wichtig sind für die UFC, schmeißen sie das so ein bisschen über den Haufen. Und ich glaube, das ist kein Zufall, dass sich das so ein bisschen überschneidet mit dem Verkauf der Company. Das ist, ja, könnte sein, aber ich sag mal, die UFC hat auch andere Kämpfe schon nicht bekommen, wie Anderson Silva gegen GSP, wo Lorenzo Fertitta groß rausposaunt, wir sollten das Eisen so lange schmieden, wie es heiß ist, und es kommt und kommt nicht zustande. Also da gab es in der Vergangenheit auch schon Kämpfe, die sie gewollt haben, aber nicht hingekriegt haben. Brock gegen Fedor und so weiter. Ja, aber da konnte ich mich damit zufrieden geben, dass zum Beispiel bei Fedor es dann hieß, naja, er ist nicht bei der UFC unter Vertrag und ist jetzt bei Strike und es passt nicht und so. Ich weiß, was du meinst, aber es ist jetzt hier ja, es wirkt auf mich so, dass es hier nur ums Geld geht, so, oder was heißt, es wirkt auf mich so, es ist so, es geht ums Geld. So, natürlich will dann wahrscheinlich Eddie Alvarez auch einen größeren Teil, wenn Eddie Alvarez wird damit 100-mal mehr verdient, Habib, der ihn wahrscheinlich 5 Runden lang zu Boden nimmt. Und besiegt. Und wenn Eddie Alvarez die Chance hat, Conor McGregor 5 Runden lang an den Käfig zu drücken und die Persona non grata in ganz Amerika und Irland zu werden, dann warum sollte er das nicht tun? Ja, absolut. Das wäre doch hervorragend für ihn. Und ich habe damit nur ein Problem, weil ich Conor McGregor ehrlich gesagt nicht sofort um einen Titel in der Division antreten lassen wollen würde, in der er noch nicht einen Kampf gehabt hat in der UFC. Das fände ich ein bisschen schade. Dann würdest du eher den Nate Diaz-Kampf jetzt als nächstes nochmal machen. Ja, also klar. Da nein, nein. Ich würde erstmal klipp und klar sagen, du gibst den Featherweight-Gürtel ab. Punkt. Ja, das sowieso. Vorher machst du gar nichts. Weil das muss er machen. Du kannst nicht einen Titel halten in der Division seit Dezember und zwei Kämpfe haben in zwei Divisions da drüber und den Titel trotzdem noch behalten. Conor McGregor ist der Einzige, der jemals vielleicht in der Lage sein wird, zwei UFC-Titel parallel zu halten. Ja, warum? Weil sie ihm den Featherweight-Titel nicht wegnehmen. Ja, es ist nicht erkämpft, sondern es ist geschenkt letzten Endes, wenn es dazu kommt. Ja, weil er ist kein Fighting-Champion. Das kann man wirklich nicht über ihn sagen. Und wenn er nicht in der Lage ist, Featherweight zu machen, gibt den Titel ab, dann soll Aldo, der ist ja Interimstitelträger, soll Aldo ihn auskämpfen. Ist schade um den Kampf. Oder book doch Aldo gegen McGregor, meinetwegen im Lightweight. Aldo wird auch eh hochgehen. Es gibt übrigens jetzt aktuell so ein bisschen die Diskussion, dass es vielleicht dazu kommen könnte, dass wir so ein Doppel-Event haben. Khabib Nurmagomedov gegen Eddie Alvarez und Jose Aldo gegen Conor McGregor. Ja, könnten sie ja machen. Ja, das ja. ist halt noch bescheuerter, wenn du beide Kämpfer dann auf der Karte hast, die du eigentlich gegeneinander antreten lassen willst. Also das macht das ist wieder so, das wäre wieder so hirnverbrannt. Vor allem, also ist ja nicht so, dass die Leute dann sagen würden, naja, also jetzt kaufe ich mir erst recht den Pay-Per-View, weil jetzt habe ich zwei Kämpfe, irgendwie zwei Titelkämpfe oder so, das ist alles scheißegal. Die Leute kaufen die Pay-Per-Views wegen Conor McGregor. Ja, und alles andere kannst du auf andere Karte stellen. Und theoretisch könntest du sogar richtig scheiße sein und sagen, wir streichen Roy Nelson gegen Bigfoot Silver und stellen Conor McGregor auf den Main Event der Brasilia Card und das wird über 1 Million Pay-Per-Views machen. Ja, wahrscheinlich, auf jeden Fall würde es sehr erfolgreich werden. Ja. Und der Grund übrigens, warum man gestern Nacht wurden ja irgendwie die 5 Kämpfe für New York präsentiert auf dem Twitter-Account und so. Der Grund, warum bislang Wonderboy gegen Woodley noch nicht angekündigt wurde, also offiziell, ist, dass man einfach nicht weiß, was mit Conor McGregor ist. Also es besteht nämlich wirklich die Möglichkeit, dass wir diese Doppelgeschichte, von der ich gerade gesprochen habe, bei 205 bekommen und dann würde man Woodley gegen Wonderboy auf 206 schieben. Ich finde es halt scheiße, dass es tut mir leid für Khabib, der dauernd verletzt ist und den Titelshot nie kriegt. Und es tut mir leid für Max Holloway, der siegt und siegt und siegt und auch keinen Titelshot kriegt. Aber eher und, für Max Holloway als für Khabib Nurmagomedov. Ja, klar. Logisch. Aber im Endeffekt, wenn du wirklich davon ausgehst, dass du sportlich relevante Kämpfe booken willst, obwohl natürlich klar, Conor gegen Eddie Alvarez auch sportlich relevant ist, aber ich bin halt immer auch dafür, dass man sich Titelshots wirklich verdient und für mich hat sich Conor McGregor halt einfach keinen Lightweight-Titelshot verdient, dass der unfassbar erfolgreich wäre und große Chancen hat, den Titel zu gewinnen, ohne jeden Zweifel. Aber ich würde es halt anders machen. Aber mir gehört die Company auch nicht. Leider. Oder vielleicht auch zum Glück. Du, ich hätte nichts dagegen, wenn ich jetzt mit dir hier als Multimillionär sprechen könnte. Da würde ich immer mal sowas sagen wie, du, ich bräuchte mal einen 100er oder so. Und dann würdest du sagen, das ist kein Problem. Und kannst du auch noch Conor McGregor gegen Eddie Alvarez in New York? Ja, klar. Komm, das würdest du auch noch für mich machen. Ach klar, logisch, komm, erste Reihe und dann kriegst du dann nicht zugesteckt. Das wäre natürlich, also, naja, kann ich mir ganz gut vorstellen. Aber bei Nurmagomedov möchte ich noch sagen, ich sag ganz ehrlich, also für mich wäre es eigentlich schöner gewesen, wenn er wirklich nochmal so ein Kaliber wie gegen wen hätte er antreten sollen im April? Tony Ferguson, wenn er gegen so jemanden jetzt nochmal gekämpft hätte, nach seiner langen Pause. Ich habe kein Problem damit, wenn man ihm den Kampf gibt, den Titelkampf, aber wenn ich die Wahl habe, will ich halt Alvarez gegen McGregor sehen. Es ist halt auch spektakulärer, ne? Ja, und ich finde halt auch nicht diesen spektakulären Kampfstil. Ich finde halt auch die Vorstellung, die beiden im Oktagon zu sehen, sehr reizvoll. Also ich könnte mir vorstellen, dass es auch ein großartiger Kampf wird. Könnte auch sein, dass Eddie Alvarez... Ich könnte mir vorstellen, dass es der größte Kayfabe-Bruch in der Geschichte des MMA wird. Wie äußert sich der? Nehmen sich alle in den Arm liegen nach dem Kampf. Das ist genau noch nie passiert. Diaz und McGregor, das ist so geil. Werfen auf der Pressekonferenz mit Flaschen nach sich und sind dann beste Freunde nach dem Kampf. Ja, das haben sie noch nicht so raus. Mit dem K-Fape. Da muss der Dana nochmal nachhelfen. Also, irgendwie. So, Jojo, jetzt muss ich ja für Abhilfe sorgen, denn meine Tochter steht vor der Tür. Meine Frau ist kurz davor, ins Yoga zu gehen. Ich bedanke mich dennoch und nehme mir die Zeit bei dir, dass du dir wiederum die Zeit genommen hast, heute mit mir zu reden und überlasse dir jetzt die Bühne, um den Leuten mitzuteilen, dass du den Leuten mitteilen kannst, so ist es richtig. Ich bin ja ganz nervös, ich bin ganz aufgelöst, weil ich mich so freue, endlich wieder Hopper Reiter zu spielen und bin eine Kuh. Es wird so schön nachher. Also auf jeden Fall immer, dass ich dir jetzt die Bühne, dass du den Leuten mitteilen kannst, wo man Schlagkraft überall hören kann. Schlagkraft kann man hören natürlich auf iTunes. Ihr könnt uns suchen. Lyrische Schlagkraft sind wir nicht, wir sind nur Schlagkraft. Unsere Seite ist schlagkraft-mma.de. Ihr findet uns auf Twitter, auf Facebook. Wenn ihr ganz krass drauf seid, dann geht auf Cyborg, lest euch alles über CM Punk durch und guckt und dann in unseren Thread. Ja, ich würde mich freuen, wenn ihr uns zuhört. Wir haben ein großes Nachwuchs- bzw. eigentlich Feedback-Problem. Und wenn wir Feedback schreiben, wenn ihr Feedback schreiben würdet als iTunes-Bewertung im Cyborg oder auf allen anderen Kanälen, schlagkraft@hotmail.com meinetwegen auch. Hin und wieder haben wir mal ein Gewinnspiel für Codes auf Runfighting, wo wir hoffen, dass es funktioniert. Ihr seid herzlich eingeladen, das mal mitzumachen. Ja, ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Es hat wieder großen Spaß gemacht, Rick. Ich freue mich immer, dass ich mich auf die Sendung vorbereiten muss und trotzdem über MMA reden kann. Vielen Dank. Das wiederholen wir wieder. Und ich habe noch eine kleine Information in eigener Sache. Ich habe es jetzt getan. Man kann jetzt endlich auch regelmäßig von mir sogenannte News auf Twitter lesen. Und zwar heißt der Account, haltet euch fest, @UFCNewsD. Ja, das ist ein kreativer Twitter-Handle. Da habe ich lange drüber nachgedacht und habe mich dann dafür... Ist das patentrechtlich in Ordnung? Wieso? Das weiß ich nicht. UFC steht in dem Fall für Untergrund-Football-Zeremonie. Also, ja. Okay, verstehe. Nicht, dass du den Anruf von Oliver Kopp kriegst. Diesmal kommt er vorbei. Ich höre schon, ich sehe ja schon auf meinem Tisch vibriert Wasser. Ich glaube, der Kopp kommt wirklich gerade. Jojo, ich renne weg. Bis dann. Tschüss. Ciao, ciao.